Sein Name war Samuel Paty. Sein Name war Samuel Paty. Sein Name war Samuel Paty. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Schönen guten Abend. Was eine Woche wieder, oder? Nur ja. Scheißdreck. Tja, jede Woche wird es besser, habe ich den Eindruck. Aber irgendwie wiederholt sich auch alles immer wieder. Tja, Leben. The Circle of Life, oder was, Chris? Ja, genau. Der König der Löwen hat es uns. Die gelbe Angst. Ja. Weiß nicht, hat Islam eine Farbe? Ist das die grüne Angst? Grün, ja. Oh Mann. Das hat mir meinen Freitagabend auch so richtig, richtig versaut, echt. Wollte eigentlich in Ruhe Rollenspiel spielen, dann kommen solche Nachrichten. Super. Carnage and Culture, Landmark Battles and the Rise of Western Powers. Das ist ein ganz interessantes Buch, das ein Narrativ man natürlich kritisieren kann oder ablehnen kann oder wie man das auch immer haben will, aber der generelle Narrativ des Buches ist, dass westliche Armeen besser gekämpft haben durch die verschiedenen Historien hindurch, also durch seit halt Peloponnesischen Kriegen, weil es halt einfach um die Freiheit ging und dass unseren Soldaten die Kraft gegeben hat, weil sie eben mehr auf dem Spiel hatten, wenn sie in den Krieg gegangen sind, mehr Disziplin und mehr Training angenommen haben, wie wenn sie irgendwo autoritär geknechtet sind. Und das Buch ist relativ lang, also in Anführungszeichen 256 Seiten, war aber eine ganz gute Übersicht, die sich halt auf Kultur und halt auch Kriegsführung stützt. Also das war so eine ganz interessante Mischung für mich, so ein bisschen Militärgeschichte, Militärtheorie und halt eben, dass Kultur hochgehalten wird. Also ist auf jeden Fall ein Blick rein wert. Und im Englischen ist es Why the West Won, war das der Titel, den ich ein bisschen zu auf die Nase fand. Also Carnage and Culture fand ich dann doch irgendwie passender. Also. Ja, aber ich meine, das ist ja auch ein bisschen eine Binsenweisheit, dass eine Armee besser kämpft, wenn es was zu verlieren gibt. Ja, wortwörtlich. Also, wortwörtlich. Ja, die gute Frau Teuteberg, wo wir nochmal bei dem Thema wären, was wir gerade eben schon hatten. Hier hatte dieser Herr Roshan M. Salih geschrieben: Charlie Hebdo must be shut down immediately by French authorities. Also Charlie Hebdo muss geschlossen werden von den französischen Behörden, weil diese rassistische, islamophobe, dieses Schmutzblatt, würde ich sagen, ist das Rag. Das macht die Gemeinschaft kaputt und wegen ihren immerwährenden Provokationen und das ist dann so, wie wenn man Feuer ruft in einem geschlossenen Raum und Redefreiheit ist nicht den Bürgerkrieg wert, sagt der Roshan hier. Und die Frau Teuteberg sagt dazu: Wer Meinungsfreiheit als Provokation und Bürgerkriegsanlass sieht, hat mit Freiheit und Republik niemals seinen Frieden gemacht. Freiheitlicher Verfassungsstaat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist, glaube ich, ein Zitat aus einem Urteil vom Verfassungsgericht, wenn ich mich da richtig erinnere. Jedenfalls schreibt sie weiter, dazu gehört, seine Feinde erkennen und benennen, Hashtag Islamismus. Und ja, also fand ich erstmal gut auf jeden Fall. Generell muss ich sagen, hat mir das, die Reaktionen darauf dieses Mal waren ganz okay. Also es hat eigentlich niemand groß sich in Beschwichtigungen geübt oder da irgendwie eine Täter-Opfer-Umkehr gemacht, so wie dieser Herr Salih hier, wo auch immer der herstammt. Also jetzt von den deutschen Politikern auf jeden Fall nicht. Es wurde schon einhellig verurteilt, die Sache, und sich da auch auf die Seite von den Leuten gestellt, die über Meinungsfreiheit reden wollen und irgendwelche Cartoons sich da anschauen wollen und nicht das irgendwie in Schutz genommen, dass man daraufhin dann irgendwelchen Leuten die Rübe abschneidet. Also ja, sollte man auch meinen, dass das so ist, aber in der Vergangenheit war das ja teilweise ein bisschen anders. Ich erinnere mich da noch an Herrn Kauder, der damals im Bundestag dann gemeint hat, so, ja, das ist natürlich alles schlecht und so, aber man muss ja auch nicht die armen Religionen so beleidigen und so und so. Aber also was ich bei den deutschen Politikern wieder sehr frappant fand, dass im Gegensatz zu Frau Teuteberg wenige Leute sich getraut haben, das Wort Islamismus in ihren Verurteilungen zu benutzen, zum Beispiel der Herr Maas. Das ist alles so wischiwaschi. Da ja, stimmt der nicht. Aber ich glaube, Konstantin Kuhle hat es, glaube ich, benutzt gehabt. Hm. Und der ist ja sonst auch mal einer von den Leuten, die sich groß über ja auch die ex-muslimischen Kritiker des Islams aufregt. Ich habe ja auch geschrieben auf Twitter, dass man einfach ab jetzt jeden Tag Mohammed-Karikaturen auf die großen Baudenkmäler Europas projizieren soll. Das hat viel Zuspruch gefunden, aber ich habe auch Kritik gekriegt, so nach dem Motto, man würde die armen Muslime provozieren und so weiter und so fort. Und das wäre doch noch mehr Karikaturen sein, doch echt jetzt nicht konstruktiv und so. Aber ich bin über das Konstruktiv langsam aber auch hinaus, was den Islamismus angeht. Und ich meine, das Problem ist ja im Endeffekt, das ist ja dieses Ding, was George Bush, der Junge, nach dem 11. September hier die Soft Bigotry of Low Expectations genannt hat, ne? So die geringen Erwartungen, die Bigotterie davon, dass man quasi sagt, so ja, die können ja nicht anders, die können das halt nicht aushalten, so wie normale Leute, wenn man sich irgendwie über ihre Ideen irgendwie lustig macht oder wenn man irgendwie ihren Propheten zeichnet, das ertragen die ja nicht. Im Gegensatz zu anderen Leuten. Und ja, das ist halt das Problem. Ja, das ist ein Phänomen, was einem immer wieder begegnet. Nicht nur beim Thema Islamismus. Deswegen ist Abstumpfen vielleicht schon gar nicht so schlecht. Ja, Abstumpfen, ich weiß, also Frankreich macht ja zarte Anstalten, Schweden macht zarte Anstalten, aber wir müssen einfach an den Punkt kommen, wo wir auch alle verstehen, dass das so nicht weitergehen kann. Wir können nicht alle paar Wochen sagen, oh je, je suis Samuel, sondern wir müssten eigentlich auch mal was tun. Nur was? Also das mit dem Zeichnen an großen Plätzen oder so, das finde ich schon nicht so verkehrt. Das ist so eine Form von Abstumpfung, wenn man das dann dauernd macht und überall zeigt und so weiter. Aber ich möchte nicht, dass die Leute abstumpfen dagegen und dann sich das nur über sich ergehen lassen, weil sie abgestumpft sind. Ich möchte, dass sich die Leute verpissen, die glauben, man dürfe ihren Propheten nicht beleidigen aus unseren Ländern. Ganz ehrlich, weil wer so eine Meinung hat, der hat hier nichts zu suchen. Einfach. Ja, es sind doch viele Christen, glaube ich, aber auch nicht anders. Nur die haben sich eben dran gewöhnt, die sind abgestumpft. Ich finde das nicht so schlecht. Ja, ich weiß nicht, ob man das unbedingt vergleichen kann. Also schon alleine wegen diesem Bilderverbot halt. Ja, und also, ja, ist recht lange her, ne? Die Kirchen oder so regen sich auf, wenn der Papst mit Pippi an der Soutane irgendwie in der Titanic gezeigt wird, aber die bringen niemanden um. Die sprechen keine Fakten. Ja, die zeigen die hinter sich, ganz genau. Und das ist ein Abstand. Ja, die machen im Endeffekt auch Leuten das Leben schwer und so ausreichend, dass es wohl war, aber immerhin machen sie es den Leuten nicht unmöglich. Ja. Und außerdem, es weiß ja auch niemand, was jetzt überhaupt genau überhaupt Gegenstand von diesem Unterricht von dem Mann gewesen ist. Vielleicht hat er sich ja sogar hingestellt und gesagt, hier, das ist auch irgendwie Meinungsfreiheit, so, ja, weiß ich nicht, ob das so gut ist oder so, keine Ahnung. Das weiß ja niemand, das spielt auch eigentlich überhaupt keine Rolle, weil die Reaktion ist einfach unter aller Sau. Also, und das hat auch alles mit Ideologie zu tun. Dass sie dieses nicht aushalten können. Und auch diese Unterscheidung Islamismus, Islam ist halt in so einem Moment immer sehr diffus, weil das eine ja das andere bedingt und das eine auch, der Islam ja auch den Islamismus in gewisser Weise schützt. Ich habe das auf Twitter die Woche verglichen mit einer linken Demo, wo der schwarze Block mitmarschiert. Ja? Die sagen hinterher oder vorher, nee, wir sind gegen Gewalt, wir verurteilen das und so. Aber während der Demo wird der schwarze Block trotzdem geschützt praktisch. Ist ein guter Vergleich. Also das mit dem schwarzen Block ist auf jeden Fall ein guter Vergleich. Also die mischen sich immer mit runter und so heißt immer vorher, ja, gegen Gewalt und aber einen schwarzen Block erkennt man, der läuft mit, man nickt sich zu, man sagt Hallo und so, man kennt sich. Das alles geht dann schon durch. Also. Und deswegen ist es halt schwierig, Islam und Islamismus, weil das wird jetzt auch oft diskutiert, wegen dieser Geschichte in Paris. Es ist schwer zu trennen und ich weiß nicht, ob die zwei Wörter wirklich notwendig sind. Aber ich denke, Christen und christliche Fundamentalisten, so ist es nicht. Und die einen sind extremer als die anderen, aber. Ja, also ich glaube, was halt eben das ist, was die Leute da sicherstellen wollen, ist halt eben, dass es keine Überreaktionen gibt. Also dass man jetzt nicht Leuten, die sich halt nie was zu Schulden kommen lassen haben und auch kein Interesse daran hätten, so auszuticken, dass man die dann da quasi in Sippenhaft vernimmt. Und da gibt es ja auch immer wieder diese wunderbaren Beispiele. Ich erinnere da nur an die Tage nach 9-11, wo man, glaube ich, irgendwie zwei Leute mit Turban irgendwo vor die Metro geschubst hat und solche Dinge, ne? Und das waren Leute, die noch nicht mal Muslime waren, sondern hier von diesem Sikhs. Ja, genau. Und lauter solche Sachen halt, ne? Also das ist leider auch ein Dinge, die da im Bereich des Möglichen liegen. Wenn halt eben, ja, solche Sachen mal wieder passiert sind, ne? Also das ist, glaube ich, der Grund, warum die Leute diese Unterscheidung da treffen wollen. Und ja, das finde ich auch nicht, finde ich durchaus angebracht auch, aber es ist schon richtig von der Ideologie her ist es natürlich, das ist ja generell auch so ein Punkt mit den Extremen und diesen Sachen. Ich bin ja normalerweise auch jemand von den Leuten, die halt eben meinen, so dieses ganze Wischiwaschi-Kram und so, wo die Leute immer meinen, das wäre ja dann nicht so wild oder so, wenn man das einfach alles annimmt und dann hinterher gucken die Leute dann doch mal wieder rein, was in diesen Büchern überhaupt alles drinsteht. Ich erinnere dann noch an Herrn Volker Beck, den homosexuellen Bundestagsabgeordneten, der zum Thema Beschneidung den Leuten geraten hat, sie sollen mal ins Alte Testament reingucken im Bundestag. Wo ich mir auch dachte, ja, Volker Beck, dann guck da mal rein, da steht drin, dass man dich steinigen soll. Das steht da drin. Und klar, das macht im Moment niemand oder so, aber wenn man immer irgendwie meint, das wäre alles so wichtig und relevant, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn irgendwann die Leute dann mal wieder reingucken, was da drin steht und dieses ganze wichtige, relevante Zeug dann gerne ein bisschen ja, so auch auslegen wollen, wie das da halt eben steht und nicht so friedlich und freundlich und humanistisch, wie die meisten Leute das halt heutzutage haben wollen. Das ist halt ein zweischneidiges Schwert, auf jeden Fall, generell. Ne? Also jetzt nicht nur auf den Islam alleine bezogen. Ja, ich meine, die müssen eben aufpassen, dass sie nicht ihre Religion versuchen, anderen Leuten dann überzustülpen oder zumindest die Regeln ihrer Religion, nämlich, dass man eben nichts zeichnen darf von Mohammed oder so. Und das ist ja sowieso ein Problem, wenn eine Einzelgruppe irgendwie allen anderen was aufoktroyieren will, dann müssen die ja praktisch Gewalt anwenden. Und das ist auf jeden Fall, kann das kein gutes Ende nehmen, sowas. Ja, und auf jeden Fall, das, was mir ja in dieser Sache halt auch aufgefallen ist, so schön das ja auch alles war, dieser Tage, dass man halt eigentlich der Meinung war, dass diese ganzen Sachen, die da von Charlie Hebdo und dass man sich damit beschäftigt und so und dass man als Lehrer darüber reden kann und über Meinungsfreiheit und dass das ein höheres Gut ist als religiöser Fundamentalismus. Aber dazu muss ich halt sagen, dass unser wunderbares Gesetz da eher auf der Seite von den Leuten ist, die dann irgendwie Unfrieden stiften wollen im Namen ihrer Religion. Denn wir haben ja nämlich diesen wunderbaren Paragraphen 166 des Strafgesetzbuches, Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen. Und der besagt hier, wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wie jetzt zum Beispiel, wenn da halt irgendwelche Leute dann durchdrehen und den öffentlichen Frieden halt eben stören, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und das ist ein Ding, was irgendwie, gibt es immer so 60 Fälle pro Jahr oder so davon. Und dieses Beschimpfen, was hier steht, das wird relativ weit ausgelegt. Also Ja, ich stelle mir gerade vor, dass da vielleicht auch die Covidioten runterfallen oder so. Das ist einfach eine Beschimpfung einer Gruppe, das zu tun hat, aber Weltanschauung oder so. Das ist keine eingetragene Weltanschauungsgemeinschaft. Das stimmt natürlich nicht, ja, eingetragen. Ja, weil das ist ja auch wieder so ein Ding. Aber ja, auf jeden Fall, das ist halt, also die Leute kritisieren daran ja schon seit Jahren, dass es halt eben genau diese Täter-Opfer-Umkehr macht. Ne? Also dadurch, dass die Leute dann überhaupt erst so weit gehen, dass sie diesen öffentlichen Frieden gefährden, können sie sich dann überhaupt erst hinstellen und sagen, ja, hier und jetzt mach mal weg den Kram. Also ich erinnere mich da noch an, die Caroline Kebikus wurde deswegen mal angezeigt. Da ist es dann allerdings nicht zu einer Verurteilung gekommen. Die hatte einfach so ein Satire-Musikstück irgendwie gemacht, wenn ich mich da richtig erinnere. Und wo es aber zu einer Verurteilung gekommen ist, ist mit dem Spruchtaxi. Das ist so jemand, der sich auf sein Auto immer irgendwelche Bibelverse und Zitate von irgendwelchen christlichen Leuten da drauf klebt mit so einer Autofolie, Folienbeklebung. Und der wurde schon mal auf jeden Fall dann auch verurteilt wegen diesem Paragraph 166. Und ja, also das ist auf jeden Fall halt eben schon diese Leseart, dass man da halt sagen kann, so ja, wenn jetzt Charlie Hebdo da irgendwas macht und irgendwelche anderen Leute ticken dann deswegen aus, dann haben wir quasi eine Handhabe, um den Laden dicht zu machen oder so in Deutschland. Na, weil wir sind ja nicht in Frankreich und diese Vergleiche gerade von dem Kirchenrecht zwischen Deutschland und Frankreich, die könnten wirklich unterschiedlicher nicht sein. Also in Deutschland haben wir hier dieses Ding, das wird immer so genannt Kooperation und man beruft sich dann darauf, dass es dann so eine super tolle Kooperation geben würde zwischen dem Staat und den Religionsgemeinschaften. In Frankreich gibt es halt eben Laizismus. Also da ist es getrennt und in Deutschland haben wir dann auch so Sachen wie Religionsunterricht an den Schulen, dessen Kenntnisunterricht ist. Also der Staat kümmert sich aktiv darum, dass die Leute irgendwie beigebracht bekommen, was die Bekenntnisse von ihrer jeweiligen Religion sind. Und das ist in Frankreich halt auch undenkbar. Und da gibt es noch so schöne Vergleiche mit, was die Bischöfe verdienen in Deutschland, die wieder Beamte sind, und was die verdienen in Frankreich, die da von Spenden quasi leben. Das sind ganz große Unterschiede. Und ja, also es ist wirklich überhaupt nicht zu vergleichen. Und ja, in Deutschland sieht es auf jeden Fall so hier aus. Und das war dieser Tage irgendwie überhaupt nicht in der Diskussion. Deswegen fand ich das nochmal wichtig, hier nochmal anzufügen, weil das ist nämlich auch so ein Punkt, wo sich ganz viele Leute ganz besonders einig sind, dass man den eigentlich nicht mehr braucht, diesen Paragraphen hier. Aber irgendwie ist da noch nichts passiert. Und so, ich denke mal, auch so lange, wie hier Parteien mit Christentum im Namen an der Regierung haben, wird sich da dann auch nichts ändern. Die hatten sogar schon mal nach irgendeiner Sache, ich weiß auch nicht mehr, ob das Charlie Hebdo war oder so, hatten die sich da sogar überlegt, dieses Ding zu verschärfen. Weil es ja so wenig Anwendung findet und so. Und ja, aber glaubst du, das würde besser werden, wenn grüne, sozialdemokratische oder linke Parteien, glaubst du wirklich, dass die sich an dieses Ding dranwagen und damit also ihre Wählerschicht ganz viele von denen haben schon die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Also okay. Ich weiß auf jeden Fall von der FDP und von den Grünen, dass sie diesen Beschluss haben, diesen Paragraphen abzuschaffen. Bei der SPD weiß ich es nicht, wahrscheinlich mal eher nicht, weil... Habe ich das schon mal erlebt, dass ein Paragraph abgeschafft wurde? Ich glaube irgendwie nicht. Ja, gibt es immer mal wieder. Oh, selten, ne? Ja. Aber ja. Ja, und das ist ja auch noch hier ein Beitrag dazu, habe ich mir heute mal wieder, als ich die Quellen hier aufgeklappt habe, da kriege ich immer irgendwie, wenn solche Sachen mal wieder gewesen sind, lege ich mir diese CD rein. Es gibt nämlich hier von den beiden Source Park-Schaffern, die haben hier vor ein paar Jahren dieses Musical gemacht, Book of Mormon, wo die Handlung davon ist quasi, dass zwei Mormonen da aus Utah, die müssen ja immer so eine Reise machen und da irgendwelche Leute dann begeistern für ihren Glauben. Und diese zwei hier landen dann halt irgendwo in der afrikanischen Pampa Und stellen da halt ziemlich schnell fest, dass diese ganzen Lehren, die sie da haben von ihrem Joseph Smith, dass die da halt überhaupt nicht passen auf das, was da die Lebensrealität der Leute da ist. Dumm. So war das, glaube ich, ne? Und das, ja, das war in der Folge. Ja. Das, der eine von den beiden, der passt das dann halt alles an. Also er findet dann einfach Dinge dazu und es wird natürlich auch immer quasi verglichen mit diesem Mormonenglauben, der von diesem Joseph Smith da in Amerika gegründet wurde, der halt eben das quasi dasselbe gemacht hat. Also auch das Christentum genommen hat, irgendwelche Sachen dazu gedichtet hat und so, das dann auf Amerika irgendwie übertragen hat. Und genauso wird das dann halt von den beiden Mormonen da in dem Musical halt eben für Afrika gemacht. Und also das ist, kann ich wirklich empfehlen. Ich habe mir vor Jahren halt, also jetzt mittlerweile habe ich gemerkt, dieses hier ist ein Artikel aus der Neuen Züricher Zeitung, da gab es auf jeden Fall, das wurde ja auch aufgeführt in der Schweiz und ich habe auch heute beim Googlen danach gesehen, dass es wohl auch jetzt Aufführungen in Köln gab davon. Aber ganz lange ist das hier in Deutschland auf jeden Fall irgendwie gar nicht aufgetaucht. Und ich hatte mir da vor Jahren, als das neu war, schon mal diese CD gekauft davon, weil ich mir schon gedacht habe, es kann eigentlich nicht so schlecht sein von den South Park-Leuten. Das kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Also es sind sehr, sehr einprägsame Lieder auf jeden Fall. Sehr witzig auch. Und und es ist halt wieder wie man das von den South Park-Leuten halt gewöhnt ist. Also alle kriegen ihr Fett weg. Ne? Es ist auch, alle Stereotype werden bedient in dem Musical auf jeden Fall. Und es ist, ja, also meine Empfehlung auf jeden Fall, es ist ganz, ganz gutes Programm, wenn mal wieder religiöser Wahnsinn tobt, kann man das ganz gut als Kontrastprogramm verwenden. Und es soll sogar so gewesen sein damals, dass sie, als sie dieses Musical da aufgeführt haben in der ersten Zeit, das haben die Mormonen auch behauptet, sie hätten einen Mitgliederplus gehabt von lauter Leuten, die sich gedacht haben, das sind aber nette Leute. So. Und ja, also so kann es halt eben auch gehen. Die haben sich auf jeden Fall nicht drüber aufgeregt. Die haben sogar Werbung geschaltet in diesem Magazin von Broadway. Obwohl quasi ihr ganzer Glaube in diesem Musical halt eben ziemlich ins Lächerliche gezogen wird und vorgeführt wird. Ja. Letzte Woche hatten wir dieses Austrittsschreiben von dem Herrn Luthe, dem von der FDP-Fraktion aus dem Abgeordnetenhaus von Berlin, wurde er schon ausgeschlossen vor einer Weile. Und letzte Woche hatten wir ja auch sein Austrittsschreiben dann aus der Partei. Und diese Woche hatte er hier eine neue Idee, und zwar hat er hier jetzt Strafanzeige gestellt wegen dieser Werbung, die wir hier sehen. Also dieser Oma mit dem Stinkefinger und da steht da für alle ohne Maske, wir halten die Corona-Regeln ein, und das ist wohl eine Werbekampagne, die der Berliner Senat, also quasi die Regierung vom Land Berlin, da aufgelegt hat, und der Herr Luthe sieht da also jetzt die Würde von den ganzen Leuten, die aus welchen Gründen auch immer diese Masken nicht tragen können, gefährdet, und erzählt die dann da auch auf, also halt eben die kleinen Kinder oder eine längere Liste halt von Leuten. Ja, Attila. Nee, der nicht. Es ist schon ein bisschen vernünftiger, die Sache auf jeden Fall. Also okay. Mein erster Reflex war auch, dass ich mir gedacht habe, so ja, naja, das Zeug ist ein bisschen, also ich verstehe halt nicht gut, das ist Berlin wahrscheinlich dann so oder so, wo man sich auch mal vom Staat irgendwie sagen lassen würde, dass man sich ficken gehen soll oder keine Ahnung. Aber deswegen gleich wegen Volksverhetzung natürlich, diese Anzeige dann zu stellen. Fand ich doch erstmal ein bisschen übertrieben, aber ich denke mal, es geht dem guten Herrn wahrscheinlich eher nicht darum, dass es da jetzt wirklich eine Verurteilung gibt, sondern eigentlich darum, dass das nicht einfach so passiert und so eine, ja, so ein feindselige Reklame irgendwie, als wären alle Leute irgendwie schlechte Menschen, die das jetzt aus welchen Gründen auch immer keine Maske aufhaben. Überleg mal, du bist Asthmatiker, kriegst kaum Luft, kannst die Maske nicht tragen, stehst auf der Straße, alle gucken dich böse an, zeigen dir einen Stinkefinger und hast eh schon Angst, dass du die Krankheit bekommst. Dann denkst du so, danke Werbung. Ja, kommt ja, die Oma. Die Werbung von der Stadt finde ich so ganz schön komisch auf jeden Fall. Weil ich hätte nicht gedacht, dass es von der Stadt kommt irgendwie. Ja, genau. Also ob das jetzt wirklich so eine schlaue Idee ist, da gleich irgendwie wieder eine Anzeige zu machen, weiß ich nicht. Aber ich fand es auf jeden Fall, nachdem ich das hier gelesen habe, sinnvoller, als mein erster Eindruck auf jeden Fall davon war. Aber ja. Ja, die Berliner haben ja letztens auch so eine Werbung veröffentlicht, wo sie einen Spruch wiederholt haben, einen Werbespruch von der Berliner Werbeagentur aus 1960 oder 70 oder so. Das war derselbe Spruch wie damals schon in der DDR. Also von der DDR-Seite rufen sie jetzt wieder aus, die Rot-Rot-Grünen. Ja, da wäre ich aber vorsichtig. Das sind ja auch so Sachen, die hin und wieder mal einfach irgendwo hingefaked werden oder so, damit man sich drüber aufregen kann. Nur fake gewesen, ist klar. Ja, kommen wir nach Amerika und zum amerikanischen Wahlkampf im weitesten Sinne. Hier wurde vor ein paar Tagen eine Story von der New York Post veröffentlicht. Exklusiv soll sie sie recherchiert haben. Es ist aber so, dass eine neue Autorin dazugestoßen ist und das ist halt ihre erste Story quasi. Damit will sie sich da etablieren. Und in der Story geht es im Endeffekt darum, dass der Sohn des derzeitigen demokratischen Präsidentschaftskandidaten in Amerika vor ein paar Jahren ein Notebook zur Reparatur gegeben hat, die Reparatur nie bezahlt hat, das Notebook nie abgeholt hat und der Eigentümer, der das Notebook, den Eigentum geht das dann über in Amerika, wenn man seine Rechnung nicht bezahlt, der hat dann halt auf der Festplatte ein paar interessante Daten gefunden, ein paar interessante E-Mails gefunden und hat die an das FBI gegeben und hat die an die New York Post quasi gegeben, an Journalisten, hat sich selber eine Kopie davon gemacht. So, das ist wichtig, dass er sich die Kopie gemacht hat. Weil damit wurde dann später quasi argumentiert von Seiten Twitter, dass jedes Posting, das diesen Link quasi verbreitet hat, erstmal downgegradet wurde, dass man es nicht mehr suchen konnte, dass die Links sowieso nicht mehr funktioniert haben und sehr viele sehr viele Accounts von nicht nur Privatpersonen, sondern halt auch Firmen und Nachrichtenseiten sind blockiert worden. Es ging so weit, dass sogar Twitter-Accounts von Behörden quasi blockiert wurden für eine gewisse Zeit. Und das ist schon eine ziemlich krasse Zensurwelle gewesen, die da diese Woche durchs Netz geschwappt ist. Ja. Und das möchte ich einfach nur vergleichen mit, was wir vor 4 Jahren erlebt haben. Da hatten wir ja was sehr Ähnliches mit dem Hillary-E-Mail-Skandal. Natürlich komplett andere Story, ganz anderer Hintergrund. Aber wie weit wir jetzt schon in 4 Jahren gekommen sind, was die Möglichkeiten angeht, die Twitter und Facebook so ausrollen. Wie gesagt, die berufen sich darauf, das ist gehackt gewesen und wir haben in unseren Terms of Service stehen, dass es nicht verbreitet werden darf. Und wenn du es verbreitet hast, ja, dann haben wir richtig gehandelt, dass wir deinen Account gesperrt haben. Aber Edward Snowden, aber Whistleblower, WikiLeaks. Ja, also ich meine, dass es sehr einseitig gehandhabt wird, ist relativ klar. Ja, deswegen habe ich von Anfang an gesagt, es geht um den amerikanischen Wahlkampf im weitesten Sinne. Und es wird hier halt vergleicht mit Sachen, die halt mit Impfgegnern, mit Holocaust-Leugnern und anderen Verschwörungstheorien. Und es ist halt schon ein bisschen was anderes. Ja, die Story wird mehr oder weniger im Sande verlaufen, weil auf offizieller Ebene sind da einige Recherchen und Untersuchungsausschüsse schon gelaufen zu diesem Thema. Es geht im Endeffekt darum, ob der damalige Vizepräsident unter Barack Obama für seinen Sohn quasi tätig war, um dem Business Deals zu verschaffen, im weitesten Sinne. Und da gibt es Hinweise darauf, dass er das getan hat, aber diese Untersuchungsausschüsse sind halt zu dem Schluss gekommen, ja, er hat es gemacht, aber er hat damit nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Es war im Rahmen seines Mandates, dass er das machen durfte. Also er hat es gemacht, aber es ist nicht strafbar. Das ist quasi der Kern der ganzen Story und die ganze Aufregung ist der Wahlkampf. Ja, dieses, ja aber da, Ja, das ist einfach nochmal ein deutscher Artikel dazu. Der führt zwar überhaupt nicht aus, was jetzt im Prinzip das Ding jetzt war mit den Sachen, um die es ging, spricht das nur an, dass es halt eben um den Wahlkampf geht und irgendwelche Daten. Aber ansonsten, ja, quasi das Gleiche nochmal auf Deutsch, auf jeden Fall. Hat der in dem Artikel Golden Showers erwähnt? Dass das ja nicht zensiert wurde, aber jetzt halt anderer Kram wird halt, also es wirkt halt ein bisschen arbiträr. Also ein bisschen parteiisch wirkt es halt. Ja, genau, arbiträr und parteiisch, aber ja. Es wird sehr einseitig alles gemacht, ja. Und das Problem ist ja, es wird sich ja immer auf eine gewisse Kommunikationsfreiheit, die in Amerika in einem Gesetzestext festgeschrieben ist, berufen damit. Weil sonst Twitter für alles Mögliche, was dort einfache Benutzer posten würden, seien es Morddrohungen oder sonst was, haftbar gemacht werden können. Ja, oder sogar so Sachen wie, wenn jemand seine Frau betrügt oder die Frau den Mann betrügt und die Bilder werden auf Facebook gepostet und dann kommt es zur Scheidung, könnte Facebook verklagt werden, wenn dieses sogenannte Section 230 USC verändert werden würde oder gestrichen werden würde. Der Trump sagt jetzt natürlich, oh, das ist so schlimm und die berufen sich auf dieses Privileg und das müssen wir jetzt gesetzlich ändern. Aber das ist auch Rhetorik. Die haben ja schon einen Vorschlag mal eingebracht, den ich ja, also sie haben ja quasi schon, es gab schon einen Executive Order, dass es da eine Reform geben muss. Ja, aber komplett abgeschafft werden würde das nicht, weil das einfach dieses Plattformprivileg, dass ein Unternehmen, was einfach nur als Plattform dient, nicht verklagt werden kann, ist schon sehr wichtig für dieses Social-Media-Umfeld, woran wir uns ja alle gewöhnt haben, für die ganze tägliche Kommunikation. Das Problem ist ja, wenn die Plattformen in diese freie Kommunikation eingreifen und nicht der Staat es tut. Ja, und das ist das Dilemma. Kann man das gesetzlich überhaupt regeln? Oder müsste es da einfach auf dem Markt unterschiedliche Anbieter geben? Ja, das haben sie doch so geregelt, dass sie denen das zugeschoben haben. Gut, aber das ist dann halt wieder mehr eine kartellrechtliche Frage, würde ich sagen. Ja. Aber das nur meine jetzt. Ja, das ist hier die Frankfurter Rundschau, die sich dazu auch auslässt zu dem Kram und da so versucht, so ein paar Sachen miteinander zu verbinden. Also irgendwelche Leute, die irgendwas mit hier diesem Giuliani zu tun haben und angeblich wegen Spionage irgendwie überführt worden sind. Und das wird dann so mit einem Satz genannt, jetzt mit diesen Sachen, so nach dem Motto, ja, das ist dann wahrscheinlich auch alles Spionage und so. Und deswegen habe ich den Artikel vorhin von CNBC eingereicht, weil genau das, was du gesagt hast, steht in diesem Artikel und genau das haben alle Deutschen, die darüber berichtet haben, ja, einfach abgeschrieben. Der absolute Clou natürlich bei diesem Frankfurter Rundschau-Ding hier ist, das ist diese Verbindung, die die haben mit Eintracht Frankfurt. Nein, dass sie hier unten den Richard Spencer hier original zitieren. Richard Spencer, also jemanden, der wirklich dieses ganze Alt-Right und keine Ahnung wie White Supremacy und so, wo sie die ganze Zeit immer drüber heulen. Und das ist die Frankfurter Rundschau. Das ist dieses Ding, wo sie sich seit Wochen jetzt über Dieter Nuhr aufregen, was für ein furchtbarer Patriarch der ist. Das ist die Frankfurter Rundschau, wo ständig hier irgendwie die Kahane und so schreiben. Und das sind diejenigen, die hier den Spencer anführen als, ja, als Stimme, die jetzt hier irgendwie das einordnen kann, oder was? Ja, Richard Spencer ist ja ein Pundit bei CNN, also eine Person, die da öfters mal zu Interviews eingeladen wird. Naja, deswegen wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung. Das ist halt die verquere Logik, so nach dem Motto. Der Richard Spencer ist wirklich ein selbstproklamierter National Supremacist. Ich weiß nicht, ob er sich White Supremacist nennt, aber ich glaube schon. Und der wird von CNN quasi hergenommen und immer aus der Kiste geholt und auch den wird gezeigt, sogar der wirklich so einer ist, der sagt, der Trump ist zu extrem für den. Es ist wirklich lustig, muss ich sagen. Das erinnert mich daran, dass die Kirche, die hat doch mal ihre Aktienportfolios überprüft, ob sie denn Aktien in Pornografieunternehmen unterhält. Und damals dachte ich mir so, man tut die Absolution verkaufen und man tut die Sünde erschaffen und dann kann man so von der Sünde bis zur Absolution so die komplette Wertschöpfungskette ausreizen. Und dasselbe Gefühl habe ich gerade bei der Frankfurter Rundschau, dass es sozusagen vor White Supremacy warnen, dass sie die Leute mit Gegenstimmen zu Wort kommen lassen und dann aber Richard Spencer mit veröffentlichen. Also weißt du, von der die komplette Wertschöpfungskette sozusagen. Das ist zwar vielleicht zynisch, aber die können wir doch nicht sagen, dass das einfach so als Fehler passiert ist, auch wenn in den USA das zitiert wird, aber nein, die können doch nicht so blöd sein. Keine Ahnung, was soll denn das? Also, ist schon ziemlich ein Griff ins Klo, ja. Ist einfach nur peinlich irgendwo. Also, und vor allem steht ganz oben über dem Artikel irgendwie, Donald Trump fällt auf Satire-Tweet herein und blamiert sich. Ja, das kann ich nur zurückgeben, Frankfurter Rundschau. Ja, auch noch ein Satz zu Rudy Giuliani, den muss man jetzt nicht unbedingt mögen, ja, aber das ist jetzt auch nicht irgendein dahergelaufener Hallodri, sondern das ist einer, ein sehr gut vernetzter Anwalt, und der war früher mal Bürgermeister von New York City. Ja, das ist nicht, keine Ahnung. Nur, falls man den nicht kennen sollte, wird ja auch öfters mal rausgenommen, um dass man draufhauen kann. Ja. Oliver Janich. Security-Berater ist oder in dem Beraterstab vom Trump. Nicht sicher. Social Media rechts außen. Oliver Janich, QAnon, Desinformation auf allen Kanälen. Das ist ein Artikel, der Oliver Janich gewürdigt ist. Der hat tatsächlich sogar die Partei der Vernunft gegründet. Das wusste ich gar nicht. Also die aber zu wenig Stimmen abbekommen hat. Der war mal in einen Finanzskandal verwickelt und hat jetzt irgendwie... Finanzjournalismus-Skandal, wie hier zumindest bei Welthauer steht, fand ich auf jeden Fall ganz lustig. Als ich das gelesen hatte, dachte ich mir so, ach was, Ethik im Journalismus oder was? Ja. Ja, da hat schon Focus Money gearbeitet, ne? Das war wohl eine Zeitung, die sie irgendwann eingestampft haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, nachdem, was hier Welthauer schreibt, hat er mit irgendwelchen anderen Leuten zusammen irgendwelche Quatschpapiere irgendwie gepusht, damit die da sich einen Reibach verdienen. Ja, er hat natürlich halt ist das hier Tipps gegeben, obwohl er kein Anlageberater war. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob er sich da strafbar gemacht hat. Ja, aber natürlich ist das hier von Welthauer auch, fand ich nett, so dieser kleine Subtext, der da so mitschwingt, so nach dem Motto, ja, hier wieder typisch. Typisch diese Kapitalistenschweine hier. Die stimmt, wollen uns alle nur ausrauben. Das fand ich besonders nett, halt, weil es hier um Desinformation und irgendwelche Verschwörungstheoretiker geht und dann da halt eben so im Subtext so dieses Ding von wegen, ja, das kennt man ja. Das fand ich schon irgendwie niedlich. Die gute Oliver Janich ist halt so ein Crash-Prophet, Goldbug, ja, das Finanzsystem bricht zusammen, jada, jada, jada, diese ganzen Sachen, ja, und der ist halt einer, das ist auch wieder so eine Sache, der ist halt so konsequent gewesen, auf die Philippinen, glaube ich, auszuwandern irgendwann. Das wird ihm in dem Artikel auch vorgeworfen, also. Ja, das würde ich aber auch gut, vielleicht wusste der das, hat er ja auch andere Gründe, warum er das getan hat. Ja. Kann man und so oder so sehen. Was auch in dem Artikel drin war, außerdem im rechtsextremen Libertären wie eigentümlich frei, dass er dort veröffentlicht. Also Libertär ja, vielleicht extrem Libertär auch ja, aber habt ihr schon mal rechtsextreme Sachen bei eigentümlich frei gesehen? Ja, es ist für die doch alles eins. Was anderes, ne? Es ist für also, die alles eins und du merkst auch, worauf es hinterher hinaus will. Ne? Also am Ende haben sie ja hier natürlich diese ganze Collage da, wo ich halt eben auch oder hier schon oben, aber unten war es, glaube ich, auch noch mal, wo ich halt eben auch irgendwie, ach so, nein, du warst nur, okay. Ja, wo ich halt eben auch sagen muss, klar, man kann die Leute ja alle auch dafür kritisieren, irgendwie, mit wem sie sich da umgeben. Und ich hätte auch viele von diesen Leuten auch keinen Bock. Und bei den Leuten da ist das sicherlich auch irgendwie so, dass sie sich da gegenseitig halt irgendwie ja, also für Show irgendwie da irgendwelche Sachen halt produzieren müssen und so weiter und so fort, wäre ich auch irgendwie skeptisch über diesen ganzen Bereich. Und gibt es auch sicherlich viel dran auszusetzen, aber ich fand einfach nur dieses Ding, dass halt hier Amadeo Antonio Stiftung mal wieder irgendwie selber halt dieses Ding macht mit von wegen, ja, guck mal, die hängen alle unter einer Decke. Und das kennt man ja schon hier mit dem Kapitalismus und so. Und gleichzeitig halt eben einen auf, ja, wir erklären euch jetzt mal, wie die Welt funktioniert und wer da irgendwie alles mit wem zusammenhängt und welche Ideen irgendwie alle zu welchen Dingen führen und dieses ganze Konstrukt halt eben. Ne? Also die sind genauso schlimm wie diese ganzen anderen Heinis. Die haben halt eine andere politische Ausrichtung. Aber im Endeffekt ja, es ist ein Hufeisen des Blödsinns, was ich hier sehe, Bell Tower. Wow, wow. Das Ding ist ja auch zum Beispiel, gehen sie darauf ein, dass das Konzept der vom tiefen Staat, dass das Humbug ist. Während wir auf der anderen Seite immer wieder vorgepredigt bekommen, dass es rechtsextreme Strukturen in Bundeswehr und in Polizei, Justiz gibt, was ja auch sozusagen tiefen Strukturen wären. Das ist dann real, aber wenn ja, dann die andere Seite sagt... Es ist Wortklauberei, genau, es ist Wortklauberei. Es ist alles so, meine Seite ja, deine Seite nein. Und so kannst du das alles halt überschreiben, was die fabrizieren. Aber ich lese Bell Tower öfters. Das ist so meine, muss man ja auch, damit man Bescheid weiß, was du da gerade wieder irgendwie verzapfen. Aber es ist, ja, es ist keine Information, es ist keine Aufklärung, es ist einfach nur Kulturkampf, mehr nicht. Da steht ja rechts oben auch extra der Warnhinweis, Amadeu-Antonio-Stiftung. Da weiß doch jeder, was er kriegt. Ja, Oliver Janichs große Beliebtheit scheint sich vor allem über seine netzwerkerischen Fähigkeiten zu erklären. In seinem Verschwörungsrechtspopulismus Gemischtwarenladen ist für viele andere rechtsalternative Medienmacherinnen, aber auch AfD-Politikerinnen, rechtsextreme oder andere Verschwörungsideologen etwas dabei. Aber er kann netzwerken. Also. Angeblich, ja. Ich glaube, die finden sich einfach, diese Leute. Ja. Komisch, dass sie nicht noch den Nachsatz gebracht haben, Goebbels konnte auch netzwerken oder so, damit das auch den richtigen... Ja. Ist er denn auch auf YouTube? Ich will bei dem Ding von Bell Tower nochmal daran erinnern, dass sie sich ja umbenannt hatten von Netz gegen Nazis, ne, in Bell Tower. Wahrscheinlich auch, weil ich habe mir ja die Woche mal wieder unser Archiv durchgeguckt von 2016 und da hatten wir nämlich zwischendrin mal eine lustige Auseinandersetzung mit einer gewissen Frau Vanaschuk. war danach nie wieder, aber damals war das halt so. Und dann ging es ja größtenteils darum, dass sie da einen GEMA-Geld-Artikel veröffentlicht hatte unter Netz gegen Nazis und meinte, sie hätte ja niemanden einen Nazi genannt. Ist Netz gegen Nazis nicht damals geändert worden, weil die so viel schlechte Publicity für dieses Denunziationsportal gekriegt haben? War das nicht der Punkt? Da waren so viele Portale, Agentin? Die machen ja jede Woche ein neues Portal. Das war dieses Agentin-Ding. Nee, Agentin, oder? War das überhaupt von denen? War das nicht von das war von Kämpfer und der Böll-Stiftung, glaube ich auch, ja, okay. Aber weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ja, es ist halt relativ schwierig, Sachen zu veröffentlichen unter dem Banner Netz gegen Nazis, weil, ne, das ist ein bisschen zu offensichtliche Verleumdung. Und ich denke mal, deswegen werden die es geändert haben. Ja, ist total neutral jetzt. Erst Fördergelder kassieren, dann den Namen schnell ändern. Forget counterterrorism. The United States needs a counter-disinformation strategy. Wo man drauf eingeht, dass man ziemlich lange im Kalten Krieg erstmal sich nicht so richtig darum gekümmert hatte, dass die Budget-Probe von der Gegenseite, dass man dagegen arbeitet, später jedoch die Budgets hochgefahren hat und eigentlich relativ gut war mit Counter-Informationsaufklärung, Desinformationsenthüllung. Dann natürlich die AIDS-Story, dass AIDS eine biologische Waffe sein soll von den Amerikanern, was in Indien verbreitet worden ist über Agenten vom Kreml. Und hier geht man halt darauf ein, dass USA in Sachen Desinformation mehr machen soll. Das sind mir einige Initiativen bekannt, wo ich dann auch gar nicht so genau weiß, was dann die Person eigentlich fordert. Das ist ein Ex-CIA-Mitarbeiter. Vielleicht weiß der dann doch mehr wie ich, aber ich meinte, dass es einige Initiativen in die Richtung gibt und dass die halt vielleicht einfach noch nicht so gut sind. Also Artikel war ganz interessant. Generell wird halt der 21. Jahrhundert unter Desinformationskampagnen stehen, als Stern, als Ding, einfach, weil das Internet es 100-mal einfacher macht, auch für Kleingruppen lustige Scoops zu machen, wo man die Medien manipulieren kann. Also, aber Ich verstehe den Gegensatz in der Überschrift nicht ganz. Das ist doch, sind doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist wie, vergesst das Mittagessen, wir brauchen Autos. So, hä? Counterterrorism und Counter-Disinformation Strategy sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Man braucht beides. Warum sollte ich das eine vergessen? Verstehe ich nicht. Ja, die Idee dahinter ist sozusagen, dass Desinformationskampagnen Hearts and Minds übernehmen kann. Counterterrorismus ist zwar auch wichtig, hat aber weniger sozusagen Auswirkungen auf den Staat wie ein paar Tote. Und oftmals eine Reaktion von der Bevölkerung, die Gegenseite direkt zu verdammen. Desinformationsstrategien können aber nachhaltig sozusagen die Stimmung oder die Gefühle der Bevölkerung verändern. Das, also daher kommt sozusagen das Sentiment. Also das ist wie zum Beispiel die, nachdem er im Irak einmarschiert ist, gab es doch die Attacken in Madrid, das Bombing. Und daraufhin war doch kurz danach Wahl und dann wurde umgewählt und man ist aus der Koalition rausgegangen, dass man sich im Irak engagiert. Also so in die Richtung geht das. Also, und die meinen, dass halt das, was man da mit Terror erreichen kann, dass man das halt wesentlich einfacher mit Desinformation erreicht. Und die Madrid-Bombings war ja auch, glaube ich, nur ein Budget von 50.000 oder 100.000 US-Dollar, was ja auch relativ gering ist. Also, ja. Wenn sie von Counter-Disinformation schreiben, dann gehen sie aber davon aus, dass es auch eine normale Disinformation gibt, oder wie? Ja, natürlich. Also, okay. To Counter-Disinformation. Also. Dass die Amerikaner keine Desinformationskampagnen fahren würden, ist ja, keine Ahnung. Ja, ich meine, es gibt USAID weiterhin, es gibt Voice of America weiterhin. Was hat sich da geändert? Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass der Smith-Mundt-Act ausgelaufen und nicht erneuert wurde und dass deswegen auch Propaganda gegen Inländer jetzt erlaubt ist. Sonst hat sich da überhaupt nichts geändert seit dem Ende der 60er Jahre, würde ich sagen. Aber das hast du ja auch anfangs gesagt. Ne? Das Ding ist ja auch, dass sowas wie der Congress for Cultural Freedom. Also mich würde das wundern, wenn wir sowas nicht jetzt auch aktiv hätten. Also das kann mir niemand erzählen. Also der Congress for Cultural Freedom war sozusagen eine Psy-Op vom CIA im Kalten Krieg, dass man eine Opposition innerhalb des linken Lagers gegen Sowjetideen und das Sowjetimperium aufbaut. Dass man sozusagen die eigene Opposition stärkt auf der linken Seite gegenüber den Leuten, die halt in Moskau regieren. Und mich würde das wundern, wenn nicht China, Pakistan, Iran, Indien, Russland, USA, alle größeren Player solche Dinger aktuell am Laufen haben. Das wäre einfach unrealistisch oder naiv, das anzunehmen. Also, ja. Da haben die es. Ja, hier schreibt die Frau Doppler, die, ich kannte die nicht, in ihrer Bio steht, sie wäre Journalistin und sie schreibt hier, guten Morgen, ich musste seit gestern rund 150 aggressive und beleidigende Trolle blocken, die mir Triggerwarnung geraten haben, dass ich in Anführungsstrichen aufpassen soll. Aufgestachelt wurden sie von Ebony plus Irony. Die wahrheitswidrig verbreitet, dass ich bei der Bild arbeite und die Meute anzufeuern. Zudem hat sie an anderen Stellen den Eindruck erweckt, ich hätte sie in Anführungsstrichen rassistisch beleidigt und eine in Anführungsstrichen Hexenjagd gegen sie ausgelöst, wodurch Außenstehende den Eindruck hätten, sie müssten sie jetzt gegen Rassismus verteidigen. Das war aber nicht der Fall. Tatsächlich war der Auslöser, dass ein Bildredakteur den umstrittenen SZ-Artikel überlebt. Da hatte ich auch irgendwas von gehört die Woche, aber vielleicht wisst ihr da mehr, geteilt hatte, weswegen sie ihm halt die Fresse in Anführungsstrichen drüber kommentierte, ich kritisiere ihre Ausdrucksweise und werde jetzt als angebliche Rassistin unter Druck gesetzt. System Don Alfonso, sage ich da nur, war die gute Ebony plus Irony, auch bekannt als Quattro Milf, war ja diejenige, die sich zuletzt über das System Don Alfonso beschwert hatte. Was ja angeblich darin besteht, dass man jemanden seiner Meute an Followern bekannt macht, damit die den dann ärgern. Und genau das ist hier jedenfalls der Frau Doppler passiert. Bei dem Artikel ging es wohl darum, dass jemand diesem Herrn Levitt, der das Bundesverdienstkreuz ja auch erhalten hat und der regelmäßig ziemlich ausfällig gegen seine politischen Gegner ist, halt mal gesagt hat, dass dass man das auch anders machen kann und dass man hat ihm im Endeffekt auch ein bisschen vorgeworfen, sich hinter seiner Zugehörigkeit zum Judentum zu verstecken damit. Ja, also durchaus zu Recht, meiner Meinung nach. Und das passt den guten Leuten nicht. Und deswegen gibt es jetzt auch das ganze Wochenende schon diesen Hashtag Bild halt die Fresse oder Hashtag halt die Fresse, den jeder um die Ohren kriegt, der die falschen Sachen sagt, wie die Frau Dobler. Aber ja, das ist komisch. Das ist sicher Gamergate, denke ich. Die haben wahrscheinlich, Ebony plus Irony hat Gamergate-Verbindungen, die hat die aggressiven und beleidigende Trolle gemietet. Und keine Ahnung, also. Haben da die Recherchen das ergeben, ja. Ja. Habe ich zusammen mit Stefan Ampalagan gemacht. Nee, habe ich nicht. Aber der Herr Ampalagan war zum Beispiel mit den Leuten, die gute Quattro-Milf verteidigt haben. Und ich habe auch heute noch so Sachen gelesen wie, ja, wer jetzt irgendwie Quattro-Milf sagt, sie soll sich mäßigen und irgendwie benehmen und für den ist sie einfach zu provokativ und er ist ein Rassist und bla bla bla bla bla. Also die übliche Geschichte halt. Hier hängen wir etwas, ne, das Bild. Ja, das Bild hängt bei mir leider auch. Immer noch den FP-Artikel hier vorne. Okay. Ich habe, ja. Dann starte ich das kurz mal neu für euch. Also im Moment haben wir hier Frankfurter Allgemeine Unternehmen wehren sich gegen Trump. Das war von... Ja, im Stream ist es auch schon da. Okay. Achso, hier bei mir im Live-Link auch nicht. Das ist nur bei uns im Hangout das Problem. Ja, ich starte kurz mal den Share für euch neu, aber ihr könnt ja in der Zeit schon was dazu sagen. Also da ging es um die Sache mit dem Trump und seiner Anordnung, dass die Leute, die Verbindungen mit der Regierung haben, irgendwelche Verträge mit der Regierung, dass sie dann keine Critical Race Theory Geschichten mehr irgendwie verbreiten dürfen, so, ja. Ja, der hatte doch, glaube ich, geschrieben. Der hatte doch, glaube ich, geschrieben, das Unternehmen, ja, genau. Ja, perfekt, da ist er wieder. Danke. Genau, der hat ja zum Beispiel geschrieben, dass die Unternehmen sich wehren würden dagegen, dass diese Regeln dann da durchgesetzt werden, beziehungsweise die Trainings abgeschafft werden. Und das ist zum Beispiel Quatsch, weil er schreibt dann im ersten Satz, dass es um Unternehmensverbände geht. Ne? Und das Unternehmensverbände sind nicht Unternehmen, ne, zum Beispiel. Ja, naja, da werden ja sicherlich irgendwelche Leute, die auch in den Unternehmen irgendwelche großen Sachen da bekleiden oder von denen entsandt werden oder so. Ja, ich glaube auch nicht. Unternehmen, aber was sind dann Unternehmen, die vom Staat Geld kriegen? Das sind irgendwie sind irgendwelche Universitäten teilweise und so ein Zeug. Und die waren auch, glaube ich, dieses Jahr gewährt haben, müssen wir nochmal reinscrollen, aber das war jetzt im Prinzip alles. Ich glaube, da stand nichts von irgendwelchen Universitäten, nee, aber es war irgendwie ein bisschen seltsam. Auf jeden Fall, sie meinten halt eben, das wäre nicht sicher genug oder so, weil es ja halt gleichzeitig noch gesagt wird, dass irgendwelche Trainings, die jetzt irgendwie die Vielfalt im Unternehmen steigern, dass die ja nach wie vor stattfinden dürfen. Und dann meinen die dann, das ließe sich nicht richtig trennen oder so, wobei ich nach allem, was ich mittlerweile über diese Sachen weiß, eigentlich schon den Eindruck habe, dass es sich sehr gut trennen lässt. Also ob ich den Leuten da jetzt irgendwie erzähle, Amerika ist ein rassistisches Land, oder ob ich denen da irgendwie erzähle, ja, keine Ahnung, wir brauchen mehr Frauen oder so. Letzteres können sie ja, meinetwegen genau. Auch ruhig verbieten, aber... Behauptet der Autor am Ende auch, dass man damit eine Zweiklassengesellschaft einführen würde, aber die hat man längst eingeführt durch so etwas wie Quotenregelung und so, ja, genau. Ja, eben, ja. Und ich meine, das ist ja auch in Deutschland ist es noch wesentlich schlimmer, habe ich das Gefühl, mit diesen ganzen Sachen, Vorschriften, die man da irgendwie erfüllen muss. Hier in diesem Artikel steht halt eben auch drin, dass sie ja mit Obama wohl schon das gleiche Problem hatten, der ja gesagt hat, irgendwie Mindestlohn müsste auf jeden Fall eingehalten werden von irgendwelchen Leuten, die da Verträge machen wollen. Und in Deutschland, also ich kenne jemanden, der, was hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, im Bereich Musik macht in Deutschland, hier bei mir in der Stadt. Und der hat auch irgendwann mal gedacht, ob er da so Förderungen für Jugendliche und so machen kann mit der Stadt. Und die haben ihm dann erstmal einen schönen Katalog hingelegt, was er alles erfüllen muss. Und dann hat er gesagt, danke, mache ich selber. Also, das ist auf jeden Fall immer so bei diesen Geschichten mit diesen super tollen Ideen, die man dann da immer hat, um was alles irgendwie erfüllt werden muss, anstatt dass man einfach die Sachen, die man damit machen will, dann macht. Und wenn die erfüllt werden, ist alles gut, aber nein. Und das haben wir jetzt gar nicht mit dabei, mit diesem, wo sie jetzt da wieder meckern mit Frauen in Führungspositionen und so. Da gab es auch ein schönes Video vom Imp dazu, was ich jetzt an der Stelle einfach mal empfehle, was ich vorhin geguckt habe auf dem Kanal Imp. Könnt ihr euch das angucken. Und das ist ja auch schon wieder so ein Ding, wo sie dann irgendwie sagen, so, ja, wir können es ja normalerweise, können wir es ja nicht vorschreiben, aber bei den Sachen, wo ja irgendwie mit dem Staat irgendwas gemacht wird, da können wir doch wohl wenigstens vorschreiben, dass die Frauen da irgendwie vertreten sein müssen und so. Ja, und man macht ja auch zum Beispiel an die Auftragsvergabe wird das auch geknüpft, ne? Kriegen Firmen, die nicht genug Frauen Ja, eingestellt haben, eben, kriegen ja. einen Auftrag bringen, ne? Oder sind vom Ja, Staat. also so will man es zumindest haben. Ob es jetzt in diesen Teilen schon so ist, weiß ich nicht. Aber das ist ja im Prinzip das, wo sie sich da jetzt drüber beschweren, dass es irgendwie gemacht werden soll, aber eigentlich in die andere Richtung. Also das ist halt auch so komisch. Die beschweren sich darüber, dass sie weniger Auflagen im Ja, Endeffekt ja eben, eigentlich das ist ja haben. nichts, nur wenig machen. Ne? Ist ja nichts, was du jetzt irgendwie zusätzlich auf die Oder Politik ja, in schreibst. dem Fall haben sie dann doch mehr Auflagen, aber die Auflage besteht darin, dass sie Dinge unterlassen. Also ich finde es halt merkwürdig. Das ist, ja, keine Ahnung. Aber da sieht man mal, wie, ja, wahrscheinlich diese ganzen Leute, die da irgendwie berufen werden, um in irgendwelchen Unternehmensvertretungen oder so zu sein, die kommen wahrscheinlich auch von der Uni, ne? Jetzt in den letzten paar Jahren und haben diesen ganzen Krempel gefressen und meinen jetzt irgendwie, sie retten die Welt damit, dass sie irgendwie in irgendwelchen Firmen die Leute dazu zwingen, ihre Privilegien zu checken. Aber sagen wir mal ehrlich, der Grund steht ganz am Ende des Satzes, warum sich die Unternehmen wehren, nämlich Trump. Ich denke, hätte jetzt ein Obama oder gar eine Hillary was Ähnliches veranstaltet. Ja, nee, weil sie ja eigentlich auch geschrieben haben, dass sie sich ja auch über Obama beschwert haben und seinen Mindestlohn. Aber wäre nicht zu Obama der bessere Vergleich der Dear Colleague Letter an den Unis? Also mit Sexual Harassment etc., da hat ja der Obama mit weniger Regularien sozusagen einen größeren Erfolg gefahren, wie jetzt Trump mit einer höheren, also mit einer exekutiven Anordnung, die halt eben mehr Schlagkraft hat und nicht nur einen Brief dargestellt hat. Und da haben sie sich, Ja, da aber wehren sie sich jetzt. der Brief damals war ja quasi auch eine Drohung. Der enthielt ja die Drohung, dass sie dann in Zukunft mit, wenn die Leute diese Leseart, also es gibt ja in Amerika diesen Title IX, das ist dieses Antidiskriminierungsstatut für die Universitäten. Und die haben ja quasi damit gedroht, dass wenn sie jetzt das nicht wahrnehmen und sie definieren halt Diskriminierung in diesem Fall so, dass sie sagen, diese sexuelle Gewalt, die da ausufert, ist die Diskriminierung, die es gibt und die jetzt zu beseitigen wäre. Und da wurde ja dann quasi mit dem Einstellen der Förderungen gedroht, wenn sie sich halt eben dem nicht unterwerfen. Und dieser Title IX wurde ja ursprünglich mal für ganz andere Dinge gemacht. Der wurde dafür gemacht, dass sie ja in Amerika diese große Sportgeschichte haben an den Universitäten mit Football und so. Was halt eben einen großen Geschlechterunterschied hat, wo dann irgendwie Millionen da reingepumpt werden in Sportarten, wo im Endeffekt nur Männer drin sind. Und dann hieß es halt von wegen so, nee, das geht jetzt aber nicht, wir müssen jetzt auch Millionen in die ganzen anderen Sportarten reinpumpen, wo nur Frauen drin sind. Ansonsten ist es nicht gerecht. Und gut, kann man ja machen, aber das ist dann halt so ausgeufert, dass sie diese merkwürdige Definition dann da reingebracht haben und halt mit dieser ganzen Panikmache, eine von fünf Frauen und so wird vergewaltigt, dieses Ding, diese Mini-Umfrage, wo sie eigentlich nur gefragt haben, hatten sie schon mal Sex, wo sie sich hinterher gedacht haben, dass sie es besser nicht hätten machen sollen. Das war ja dieses Ding, wie sie auf ihre eine in fünf gekommen sind. Und damit sind sie dann rumgerannt und haben, wollten dann ja, erreichen halt, dass die Leute alle diese Sondergerichte da einführen und halt eben probieren, so schnell wie möglich diese ganzen Beschuldigten da irgendwie von der Schule zu kegeln. Und wenn das fällt, dann haben da ganz viele Leute plötzlich nichts mehr zu tun, das ist klar, ne? Und dann, ja, machen die sich Sorgen, wie jetzt weitergeht und alles. Ja, und das war ja auch noch das besonders kritische Element daran, dass quasi so eine Sondergerichtbarkeit auf einmal über Nacht von den Universitäten auch gestellt werden muss. Das wiegelt gerade alles wieder ab, ne? Das läuft alles zurück und über normale Gerichte und dann wird irgendwie gesagt, das war nicht rechtens und so läuft es irgendwie auch nicht. Ja, da können wir jetzt auch wieder zu ausholen, weil wurden, sind von Gerichten wieder zurückgenommen worden, nur die Universitäten konnten dann nicht wegen Schadensersatz verklagt werden. Ja, zumindest kriegen sie die alle in Überprüfung. Einen Satz fand ich noch ganz gut hier. Mitarbeiter, die aus anderen Gründen verärgert über ihre Arbeitgeber sind, könnten die Anordnung nutzen, um sie bei den Behörden anzuschwärzen und aufwendige Überprüfungen auszulösen. Ich habe mich gefragt, irgendwie, ob das wirklich aufwendig ist, zu prüfen, ob da ein Antirassismus-Training mit Critical Whiteness gelaufen ist oder ohne. Ja, das ich glaube auch nicht, dass das so schwierig ist. Ja, das ist, aber die suchen ja auch nach Gründen, warum das schlecht ist. Ja, und ziehen sich die irgendwo oder so, ne? Offensichtlich. So ein Rückschlag im Bestreben der Arbeitgeber. Naja, okay. Kommen wir nun zu Tobi Weißkopf. Leitantrag der Edgrüne Jugend für den Bundeskongress. Ich lasse die Forderung einfach mal unkommentiert. Antragstext. Soziale Spaltung, Klimakrise, massenhaftes Artensterben, Krise unseres Gesundheitssystems und eine drohende Wirtschaftskrise. Wir befinden uns in einer Zeit der Krisen, was nicht erst durch die Corona-Pandemie gesellschaftlich sichtbarer und spürbarer wird. Marode Gesundheitssysteme, steigende Armut und keine Aussicht auf Verbesserung, die gesellschaftlichen Konsequenzen von Marktlogik und Zwang zur Profitmaximierung zeigen sich so deutlich wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und diese Krisenhaftigkeit ist kein Zufall. Krisen wohnen unserem System inne und sind ein Wesensmerkmal des Kapitalismus. Und dazu kann ich nur sagen, ihr seid Melonen. Außen grün, innen rot. Ja. Und was hat das? Das hat auch, ich meine, so Sachen wie marode Gesundheitssysteme, steigende Armut, keine Aussicht auf Verbesserung. Ich meine, im Kommunismus hat man sowas natürlich nicht, ne? Ja, schon, da hat man das schon, aber da ist es keine Krise, sondern der Dauerzustand. Da ist es nicht das Wesensmerkmal des Systems, oder wie? Aha. Nee, das ist einfach keine Krise. Da ist das einfach, klar, musst du auf den Trabant 25 Jahre warten. Aber Tobi Weißkopf, das, ich meine, Abel, du kommst ja mit jemandem, der Weißkopf heißt und wir sollen das dann glauben, oder was? Ich meine, aber eins stimmt, soziale Spaltung, Klimakrise, massenhaftes Artensterben, Krise des Gesundheitssystems, drohende Wirtschaftskrise, das gibt es alles im Kommunismus nicht. Zumindest darf es das nicht geben. Und es wird nicht drüber gesprochen. Es darf nicht drüber gesprochen werden. Es darf nicht sein. Es darf nicht sein, was wir nicht wollen. Darum existiert es einfach nicht. Ja, letzte Woche hatte jemand bei Twitter geschrieben, dass der Mangel an Toilettenpapier, der jetzt wieder irgendwie aufkommt, angeblich droht, wohl der letzte Beweis dafür wäre, dass man mehr staatliches Handeln braucht. Ich mir dann auch gedacht habe, ja genau, weil in der Planwirtschaft hat es nie Mangel gegeben. Ne? Also ein bisschen. Wenn die Leute noch nicht mehr klarkommen, Toilettenpapier zu kaufen oder so, ne, dann weiß ich nicht, muss wirklich der Staat da helfen, ist ja peinlich. Der Header vom Herrn Weißkopf, das war diese typische Zaunkarikatur, mit den Leuten, die drei Leuten, die hinterm Zaun stehen und in verschiedenen Möglichkeiten das auszugleichen. Damit hat er sich aber auch schon als White Supremacist geoutet, weil da habe ich nämlich die Tage auch irgendwo einen Artikel gesehen, dass dieses Meme ist White Supremacist. Ah, sehr, sehr gut. Löschwelle. Spotify entfernt über 60 Folgen des Podcasts In Dubio. In Dubio ist ein Podcast von der Achse des Guten, davon habe ich zwei Stück schon angehört. Da fand ich jetzt nicht unbedingt, dass die irgendwie hetzerisch, reißerisch, halt schon nicht progressiv, aber halt auch nicht irgendwie haram, weit rechts oder so sind. Also ich habe mich nicht dran stören können. Ich habe mich hier ein bisschen aufgeregt, dass die Meinung zu ähnlich ist. Ich kann mir sozusagen ähnliche Podcasts nicht anhören, also die in ähnlichen Klang anstoßen. Und Spotify hat sich auf jeden Fall entschieden, die Podcasts zu löschen, bis auf eine Folge. Da hatte wahrscheinlich jemand vergessen, den letzten Haken anzuklicken. Und ich finde es halt schon irgendwie spaßig, dass selbst sowas. Ja, also nachdem, was hier drin steht, und das passt ja auf jeden Fall ins Muster, ging es wohl größtenteils um eine Folge mit Frau Kelle zum Thema Transsexualität. Das ist ja irgendwie bei denen da genau, so ein Zankapfel. Ja. Dass irgendwie jedes jeder Impuls irgendwie zu sagen, dass man vielleicht nicht direkt bei den Kindern da schon ansetzen sollte, sondern erstmal warten sollte, wie bis sie mit der Pubertät durch sind, bevor man die mit irgendwelchen geschlechtsumwandelnden hier Hormonen da behandelt. Das ist ja mittlerweile alles schon Hassrede. Das ist ja mittlerweile alles schon die Leute, wie sie immer sagen, irgendwie deren Existenz in Frage zu stellen oder diese ganzen extremen Ausdrucksweisen, die sie da irgendwie haben, dafür, um das irgendwie hinzudrehen, dass das alles nicht warten kann und alles sofort und keine Ahnung wie was. Also ich habe den jetzt nicht gehört, diese Folge mit der Kelle, aber ich habe die Kelle letztens beim anderen Podcast gehört und da hatte ich zumindest überhaupt nicht das Gefühl, dass sie da irgendwie irgendjemandem was Böses wollte oder so. Also ist überhaupt nicht irgendwie gehässig oder so gewesen, der das ganz vernünftig erzählt, so wie das ja die Deborah So und irgendwelche anderen Leute, die da beim Joe Rogan, weil bei dem war es ja auch irgendwie das Hauptproblem wohl mit diesen Trans-Folgen. Aber das Ding ist doch auch, die Wissenschaft in die Richtung ist einfach noch zu dünn besiedelt. So, ich wünsche jedem Menschen, dass er glücklich wird, dass er die Behandlung und die Anerkennung bekommt von der Gesellschaft, die er braucht, die er haben möchte. Aber das Ding ist einfach, wenn die Wissenschaft dünn sind, bleibt das halt ein Menschenexperiment mit fragwürdigem Ausgang. Ja, und so eine Löschung wird dann eine Agenda-Frage und keine... Ja, Legalitätsfrage oder so. Das hat nichts mit Schaden abwehren, sondern mit Fanatismus zu tun. Man hat jetzt bei den Schwulen das lange verpasst, sozusagen sich hinter die zu stellen, und in Sachen Trans will man es jetzt übermäßig kompensieren und zeigen, wie weltoffen man ist. Dabei ist es einfach nur so, Leute, lasst doch die Wissenschaft mal machen und dann nach der Wissenschaft gucken und nicht einfach nur nach Gutdünken und Gefühl und merkwürdiger ideologischer Agenda. Also ja, aber ja, ich habe den Eindruck, das ist so eine kleine Racheaktion oder so, weil sie sich in dem Podcast, glaube ich, in Folge 61 oder so dann darüber beklagt haben, dass da gelöscht wurde. Und jetzt wurde dann danach offensichtlich dann komplett gelöscht oder so, fast komplett. Sieht irgendwie ein bisschen nach einer Racheaktion aus, finde ich. Soll ich es vorlesen? Ja, diesmal. Das ist krass, dass WSJ berichtet, dass im Jahr 2017 Facebook-Ingenieure mit Zustimmung Zuckerbergs die Reichweite von linken Medien wie Ed Mother Jones gezielt eingeschränkt hat. Hier schreibt die Chefredakteurin von Mother Jones. Und die schreibt dann, I am enraged. Excellent reporting from Wall Street Journals, blah and blah. Finds that Facebook engineers with sign-off from Zuckerberg himself retooled their algorithm to throttle traffic to high-value progressive news orgs. High-value progressive, ja, das trifft es ganz gut. Also ich habe früher dieses Mother Jones hin und wieder mal beobachtet, auf jeden Fall, weil das halt auch wirklich so ein, ja, komplett... da in diesem, also auf jeden progressiven Zug aufspringendes Magazin irgendwie war, was ich jetzt gar nicht als journalistisches Outlet beschreiben würde, sondern halt eben als, ja, als parteiisches Organ halt, wo man jeden Mist halt immer hinterher jagen muss und alles ist irgendwie Unterdrückung und alles ist irgendwie furchtbar. Also von daher wundert mich das auch gar nicht, dass die Frau Brodnik das gut findet. Dieses Mother Jones. Die fand ja auch schon Gorka ganz besonders toll und hat das ja auf der Republika damals gelobt, wie Gorka mit Kommentaren zustande kommt. Also auf einem Kongress für Journalisten, wo alle möglichen Journalisten da sitzen und sich das da anhören, damit sie wissen irgendwie, was irgendwie gut ist. Da kriege ich irgendwie gesagt Gorka. Das Ding, was auf Deutsch Gaffer bedeutet. Das ist irgendwie ein guter Standard für Journalismus. Und jetzt hier Mother Jones, was auch totaler, also wo man hinterher dümmer ist als vorher, wenn man deren Kämpfe hier, das sind Leute, die Leute radikalisieren, Mother Jones. So, ja. Und wenn man sich die ganze Zeit irgendwie immer hinstellt und sich drüber beklagt, über diese, wie das alles gefiltert wird und so weiter und so fort, und dann irgendwie will, dass der Algorithmus da irgendwie macht, dass die dummen Leute nicht so dumm sind. Und dann macht er das hier, weil dieses Mal so Jones an der Stelle, also meines Erachtens braucht man es nicht wegfiltern, können sich ruhig die Leute geben, wenn sie halt eben wissen wollen, was da gerade los ist. In dem Bereich habe ich ja auch ewig lang gemacht. Aber wenn man jetzt so drauf ist wie die Brotnik und das normalerweise halt möchte, dass sie da irgendwie rumfiltern, dann ist es aber natürlich hier wieder verkehrt, weil es die falsche Sorte von Schwachsinn natürlich getroffen hat. Nicht, weil es irgendwie Schwachsinn getroffen hat, sondern es ist ja nur die falsche Sorte von Schwachsinn. Weißt, riesige Kampagne, um sowas wie Breitbart rauszubekommen aus dem Algorithmus und sich dann aber wundern, wenn die Leute sich umdrehen und sagen, sowas wie Mother Jones gehört dann aber auch nicht rein. Also ich hätte es ja auch gern, dass gar nichts rausgefiltert wird, sondern dass wir einfach nur eine Abbildung von der Gesellschaft bekommen, damit wir wissen, wie die Leute ticken und nicht irgendwie ein kuratiertes Feed-Ding haben, wo die Leute halt dann meinen, das hat die Leute zu interessieren, mir wäre das lieber, aber wenn Breitbart eins abbekommt, dann Mother Jones, aber auf rechtens, also auf jeden Fall. Also sorry, also... Tja, ich meine, wenn man sich jetzt Mother Jones anguckt, das Einzige, worüber die berichten, ist, ja, Orange Man Bad und Biden so fine. Ne? Nichts anderes. Mhm. Nicht mal viel Intersektionalismus, nur Wahlkampf. Da sind die aber jetzt besser geworden. Ja, es ist ein Schritt nach oben und ich sag's mal so, die Headlines sind nicht so reißerisch, wie ich sie früher in Erinnerung hatte. Gut, okay. In Chile sitzen wohl 25 Chinchillas auf 3,5 Millionen Goldunzen. Das ist da mal zwischen, aber das könnte auch Werbung sein. Wer weiß. Was sind die das? Electronic Arts, Ubisoft and more to join ADL to push a social justice and combat right-wing extremism in gaming. Ja, der Spaß ist, dass das halt auch mit Deutschland mit zu tun hat. Also mehr progressiver Unfug in Gaming. Electronic Arts and other big gaming tech companies have teamed up with the Anti-Defamation League to combat purported right-wing extremism and push social justice within gaming. Both EA and ADL are pledging to fight right-wing extremism in gaming with a new proclamation via the German branch of EA and their PR director Martin Lober. Earlier this year, Electronic Arts Germany and the German government are teaming up with Good Gaming, Well Played Democracy and Keinen Pixel den Faschisten, No Pixels for Fascists and reportedly prevent gamers from being radicalized into neo-Nazis. Ja, nur so radicalized into communists wahrscheinlich dann. Ja. Ja, das können keine Schwede. Faschisten sein, wenn man sie vorher zu Kommunisten macht, weißt ja, du? Ja, die sind, ja. Das endgültige Wort zu Keinen Pixel den Faschisten hat diese Woche der Stapel, unser Kollege, auf Twitter gesprochen. Nämlich der hat gesagt, dass Keinen Pixel den Faschisten eine ziemlich gute Zusammenfassung von Gamergate ist. Ja, da waren die Marxisten hier um die marxistische Feministin hier. Und das ist jetzt nicht meine Einschätzung, sondern das stand ja früher in der Bio von Frau Kracher, dass sie eine marxistische Feministin ist. Und dann haben wir hier noch rote Sterne und so. Und dann könnt ihr euch selber denken, was die bedeuten. Und kein Pixel den Faschisten hier, das wird ja von solchen Leuten dann verteilt. Gamergate. Und die sind gegen Extremismus. Ne? Die marxistische Feministin, die ist dafür da, dass wir uns nicht radikalisieren. Gamergate muss als Ursprung der Alt-Right verstanden werden. Nein, muss es nicht. Das kannst du gerne fordern. Das ist der Ursprung des Narrativs. Dieser Spaltung, dass jeder, der die Journalisten kritisiert, ja nur so jemand sein kann, ja. Und dann werden alle in die gleiche Ecke gestellt. Das vielleicht, aber ist natürlich lächerlich. Es ist unerlässlich, sich mit Gamergate zu befassen, ja, um zu sehen, was ihr verzapft. Wenn man die Alt-Right verstehen möchte, nee, wenn man euch verstehen möchte. 2014 brach sich eine Welle der Frauenfeindlichkeit im Gaming an den Behauptungen eines Ex-Freundes. Der Hass wirkt bis heute nach. Wir erklären Gamergate von den unorganisierten Anfängen bis zur politischen Einflussnahme in den USA. Einen Scheiß tut ihr. Ja. Ich habe den Artikel gelesen und ich war so wütend, dass ich gleich eine Replik getippt habe. Auf gamergateblog.de momentan der neueste Beitrag, könnt ihr euch gerne anschauen. Der Artikel strotzt vor Lügen und Unsinn und ich wette, er ist von Aurelia Brandenburg. Haben Sie wieder keinen Autoren drüber geschrieben? Nein, natürlich nicht. Ach ja. Joni hat laut denen im Zoe-Post Zoe Quinn, Aaron Joni Das für die, die es nicht wissen, der Anfang von Gamergate war dieser Zoe-Post, wo Ann Joni sich darüber beschwert hat, wie manipulativ die Softwareentwicklerin Zoe Quinn sich benommen hat, hinter seinem Rücken mit Leuten aus der Industrie geschlafen hat und so weiter und so fort. Und die behaupten, ja, im Zoe-Post habe Joni die Frau Quinn gedoxt und habe auch die Nacktbilder von ihr im Umlauf gebracht. Krass. Ich habe das dem Herrn Joni auch geschrieben. Der wird wahrscheinlich auch keinen Bock haben, jeden zu verklagen, der über ihn lügt. Aber wenn das über mich gewesen wäre, hätten keinen Pixel den Faschisten jetzt ein Loch im Portemonnaie. Ja, aber übrigens kein Pixel den Faschisten hier gesponsert von irgendwelchen Leuten und ja auch schon erwähnt von der Frau Schulze von den Grünen und so. Diese Verleumdung, die ihr hier gemacht habt, die kann man nachprüfen. Ne? Also dieser Zoe-Post ist noch online. Und ja, und man kann auch nachprüfen, wo die Nacktbilder herkommen, nämlich von einem Job, den sie gemacht hat, wo sie sich nackt hat fotografieren lassen, diese Bilder dann wahrscheinlich an eine Agentur verkauft hat oder wie auch immer so ein Deal läuft und dann konnte man sie gegen Penunzen im Internet herunterladen. Und dass solche Bilder halt vom Joni kommen, das finde ich einfach nur, also das sind auch, denen fallen immer neue Details ein. Fällt mir auf. Also die haben immer neue Ideen, was Gamergate oder mit ja, Gamergate verbundene Leute sind, auch alles gemacht. Das sind dann einfach so ein paar Synapsen also. Halt, die da falsch geschaltet haben. Ne? Also die haben halt das Ding mit dem Zoe-Post, den es gab. Dann haben sie das Ding mit den Nacktbildern, die es gab. Oder ist das jetzt einfach mal das Gleiche? Ne? Also das verschwimmt ja dann alles von selbst. Die Gamer haben auch behauptet, sie hätte für Bewertungen mit dem geschlafen, obwohl es gar keine Bewertungen gab. So, nee. Das sagen wir euch seit Jahren, dass das nicht stimmt. Zum ersten Mal irgendwie, wir haben sogar das ZDF dazu gebracht, einen Satz über diesen Umstand zu ändern. Zu behaupten, Gamergate würde das behaupten, das ist so erbärmlich. Aurelia, das nächste Mal schreibst du bitte deinen Namen drüber, damit ich weiß, worum es geht. Die Woche kommt der zweite Teil, ich denke, dann kommt auch ein zweiter Teil von dem Artikel auf meinem Blog. Habe ich das da richtig verstanden oder kommt der Tweet vielleicht noch, wo der eine meinte, dass die teilweise auch vor Gerichten aussagen, wie das ist mit den rechten Gamern und dann eine Einschätzung abgeben bei so Fällen wie in Halle oder so? War da nicht sowas? Ja, irgendwie die Amadea und Hunde Stiftung oder irgend sowas. Ja. Ja, das hatte ich vor ein paar Wochen irgendwie mal gehört, aber weiß ich nicht, das braucht man dann, wenn irgendwie irgendwie ein Beleg dann dafür. Also das würde ich jetzt nicht nur, weil es irgendwie bei Twitter rumrauscht, irgendwie direkt glauben. Also. Owen May sagt im Chat, die sind besessener davon als ihr. Das hielt ich für schwer vorstellbar. Ja, da kapiert. So ist das. Wir sind ja nur, das ist ja gerade das Ding. Das sagen wir diesen Leuten ja auch schon seit Jahren. Dieses verdammte Gamergate wäre sofort vorbei gewesen, wenn sie nicht so pausenlos immer weiter liefern würden, diese ganze dreckige Verleumdungskacke. Ne? Also, das ist ja das Ding. Ich meine, zu Gamergate, das müsst ihr euch mal auf der Zunge jetzt ergehen lassen. Es sind über 100 Bücher erschienen, die Gamergate negativ besprechen. Das steht in absolut keinem Verhältnis. Die Progressiven, die sind wirklich fanatisch dahinter. 100 Bücher. Es gibt viele interessante Themen, wo mehr passiert ist, geschichtlich, historisch, staatlich, wo selbst Genozide oder Massentötungen vorgekommen sind, die weniger Beobachtung bekommen haben, wie Scheißdrecks Gamergate. Schöner Vergleich, ja. Die haben halt aus der Not eine Tugend gemacht. Die haben damals auf den Arsch versohlt gekriegt und jetzt sind sie immer noch arschverletzt wegen dieser Bemerkung, wurde ich ja letztens auch da wieder von super tollen Kommunisten bei Twitter umschwärmt. Und die haben halt aus der Not eine Tugend gemacht und jetzt ist Gamergate halt eben alles böse in dieser Welt und der Beweis, dass alles zusammenhängt und dass ihre wunderbare Kulturkritik natürlich total gerechtfertigt und angebracht ist und nur immer noch mehr Durchsetzung haben sollte und dass auch sämtliche staatlichen Stellen bitte genau ihrer Meinung sein sollte, weil ja ansonsten der Hass losbricht und der Hass, der selbst die Politik beeinflusst bis zum Abwinken und so weiter und so fort. Ja, Trump ist ja nur ins Weiße Haus gekommen, weil der, weil seine Crowd Gamergate-Taktiken kopiert hat. Das ist ja, das wird ja in vielen sozusagen Thought-Leadern, also Gedankenvordenkern, wird das ja erwähnt, dass ja sozusagen Trump, Alt-Right, also Trump-Alt-Right-Gamergate, dass das sozusagen erklärt, wieso Trump im Weißen Haus sitzt, wo ich mir einfach nur denke, ja, wir Videospielspieler, wir sind so mächtig und einflussreich, wir bekommen das hin, dass das US-Präsident gewählt wird. Läuft. Aber das hätte auch den Ursprung Anita Sarkeesian und ihr Business-Konzept gehabt. So, vom Telemarketing. Hm. Die Early Access Version von Baldur's Gate 3 ist raus. Jahrzehnte nach dem letzten Spiel hat sich jetzt Larian dran gewagt. Larian in den letzten Jahren ziemlich gewachsen von einem kleinen Studio, das kleine Action-RPGs macht, hin zu dem Rollenspielstudio, zumindest für mich. Also ich habe Divinity und Divinity 2 Original Sin beide sehr, sehr gemocht in den letzten Jahren. Tolle Rollenspiele. Und die haben dann den Zuschlag für Baldur's Gate 3 bekommen und haben da einen Character-Editor mitgeliefert. Und hier haben wir einen Artikel auf Kotaku von Ash Parrish darüber, wie toll der ist. Wir können einfach mal die Bilder durchscrollen, vielleicht kurz. Da erklärt sich relativ gut dann schon, worum es geht. Hier haben wir das erste Bild. I like it. It kinda looks like me, ist die Bildunterschrift unter der jungen Dame, die hier gebastelt worden ist. Es geht halt darum, dass es ganz viele verschiedene Sachen gibt. Und das hier ist my tiefling murder child has enough of Lazel's shit. Also ein Tiefling, das ist eine Rasse von, ja, praktisch Dämonen schon fast, die man spielen kann in AD und die Hörner, glühende Augen. Also es gibt alle Möglichkeiten, die man haben will. Hier ja, was hier die Bilderschrift soll, weiß ich nicht genau. Aber hier wird gezeigt, also man hat ganz verschiedene Haarmöglichkeiten. Auch die Dame bezieht sich hier sehr viel auf Haar. Ganz wichtig. Sie ärgert sich zum Beispiel, dass Dreadlocks, wie hier auf dem letzten Bild, nur von Männern getragen werden können, nicht von Frauen. Aber ansonsten ist sie total begeistert von diesem Baukasten und hat ihre Fantasie, jetzt das war's, freien Lauf gelassen. Also was das Erstellen von Charakteren angeht und fand das alles sehr toll. Oh, aber der Effekt ist natürlich hinüber. Ja, die hat nämlich noch einen Artikel geschrieben. Hier, genau, kurz danach. Baldur's Gate 3 Spieler werden called out. Was sagt man da auf Deutsch eigentlich? Called out, werden angemeckert wegen ihrer Basic-Ass Charakterkreationen. Also Larian kann das gucken, was kommt so raus, wenn man praktisch die meistgenutzten Möglichkeiten und Einstellungen nutzt. Und das hier ist der Charakter, der nach ein paar Tagen dabei rauskam, was die Leute so gemacht haben. Und das ist natürlich nicht richtig, weil wenn sich die schwarze Frau in der Charakterkreation wiederfindet, ist das gut. Wenn aber dann nur weiße Männer dabei rauskommen, ist das natürlich wieder falsch. So, deswegen sind diese Leute gegen Freiheit. Ja? Am Ende kommt dann doch das raus, was die Leute wollen und nicht das, was halt die Ideologie gerne hätte. Hallo Annika Spahn. Und das ist das erste Buch. Da brauche ich nur links unten auf die Bio gucken, da lese ich Queer-Feministin als erstes. Und da weiß ich doch schon, was kommt. Ja, und Wissenschaft und Heteronormativität und Sexualmedizin, Kaffee. gute Stichworte auf jeden Fall, ja. Hallo Gender Studies, Kulturwissenschaft, Soziologie, Bubble, habe nun 8. Kennt ihr gute Texte zu Anita Sarkeesian, Feminist Frequency, Drops vs. Women? Ja, und insbesondere den Backlash gegen sie und das Projekt. Gerne Retweet. Alles von wie? Ja, oder hier. Blog.de verlinken. Oder Thunderfoot-Videos, wo er das alles zeigt, was sie für ein Bullshit geredet hat. Ja, aber das willst du natürlich nicht wissen, Annika Spahn. Ne? Ich kann dir genau sagen, was du wissen willst, um es dann in deine Wissenschaft reinzuschreiben. Du willst hören, sie ist nur eine Frau und sie kam um die Ecke und hat gesagt, hier, Computerspiele sind voll spaßig. Und dann hat sie gesagt, geh weg, Frau, wir hassen hier Frauen. Die dürfen nicht ins Baumhaus. Aber das ist dann das, was Wissenschaft zu diesem Thema produziert, wo sich andere Leute dann drauf berufen können. Und da fragt ihr euch noch, warum wir hier jahrelang über Gamergate sprechen. Das werden wir auch noch Jahre machen. Dann werden wir irgendwann, wenn wir im Altenheim sitzen, werden wir uns noch drüber unterhalten, über die Scheiße. Ja, außerdem kann man, wenn man da wirklich Literatur will, kann man sich einfach ein x-beliebiges Buch zu diesem Thema rausnehmen und in die Bibliografie gucken, sollte es denn überhaupt eine geben. Und da werden sich überall die gleichen Bücher wiederfinden, weil das ja alles eine Selbstreferenz ist. Diese, ich weiß nicht, ob es vielleicht der Wissenschaftszweig in Anführungszeichen ist, der am höchsten selbstreferenziell arbeitet, aber das ist ja ein Circle-Jerk, das geht ja gar nicht mehr. Diese einzelnen Äußerungen sind nicht mehr unbedingt so gut zu verstehen. Also da sind einfach so Glaubenssätze, die haben sich dann durchgesetzt. Kann ja sein, dass immer irgendjemand verstanden hat, aber ich glaube, die verstehen die heute selber nicht mehr. Zum großen Teil. Kommen wir nun zu Colin Riot, Swipe Riot. This describes critical social justice to a T. An der Stelle möchte ich nur anmerken, Critical Race Theory, Intersectionality, Social Justice, Regressive Left. Man kann auch einfach Kulturmarxismus sagen. Also ich, keine Ahnung. Es sind viele verschiedene Wörter, beschreiben im Endeffekt alle dasselbe. If a doctrine is not unintelligible, it has to be vague. And if neither unintelligible nor vague, it has to be unverifiable. One has to get to heaven or the distant future to determine the truth or effectiveness of a doctrine. When some part of a doctrine is relatively simple, there is a tendency among the faithful to complicate and obscure it. Simple words are made pregnant with meaning and made to look like symbols in a secret message. There is thus an illiterate air about the most literate true believer. He seems to use words as if he were ignorant of their true meaning. Hence, to his taste for quibbling, hair-splinting and scholastic tortuousness. Eric Hoffer, the true believer. Also, eine Doktrin, die muss sozusagen, die wird immer schwerer zu verstehen, desto tiefer du an den Ursprung glaubst und du hast immer mehr Wortneuschöpfungen und sozusagen verändern sich die Definitionen innerhalb deiner Ideologie, desto fanatischer du daran glaubst, damit es einfach schwerer wird für die Leute, die halt drumherum stehen. Also damit es besser wirkt. Von Eric Hoffer, The True Believer. Ich fand es ein geiles Zitat und das Buch von dem ist Hammer. Ja. Also da einfache Wörter zu schwängern sozusagen und mit Bedeutung aufzuladen, ja, das ist immer ja häufig, wo dann die eigentliche Bedeutung dahinter kaum noch beschrieben werden kann. Genau. Ja, das war ja das, was Mamon vorhin meinte, ja. Also, ja, genau, dass wir eben Leute eben auch beim Gericht arbeiten und da die Gamergate-Story sozusagen weitertragen und von dem bösen Hass der Männer berichten und so weiter. Und ja, das halte ich doch für ziemlich fragwürdig, diese ganze Geschichte. Und wenn das nicht aufrechterhalten bleibt mit dem Gamergate, dass das irgendwie alles ganz böse Leute waren, dann haben die diese Jobs nicht mehr. Dann können die keine Gutachten meinetwegen mehr erstellen. Und Gutachten kosten ja eine ganze Menge Geld eventuell, ne? Ja, das also weiß ich nicht, ob sich das so unbedingt ergibt, weil hier steht ja jetzt auch das Wort Gamergate nicht drin. Ihren Quatsch, was lese ich denn da? Mick Prinz von Amadeo Antonio soll auch dazu aussagen, inwieweit sich durch Online-Spiele Fähigkeiten für den Waffenbau aneignen lassen. Ja, seid ihr bekloppt, Crafting oder was? Ja. Ich brauche einen Nagel, eine Röhre, ein Stück Holz und ein bisschen Schwarzpulver und dann drücke ich auf Crafting und dann habe ich eine Knifte oder was? Vor allen Dingen, was soll das dann da zu beitragen zu diesem Prozess? Soll das den dann mehr schuldfähig machen oder weniger oder keine Ahnung? Oder wird das so nachvollziehbar sein, wie das passiert dann ist oder so, wie er dann so geistig sich so entwickeln konnte oder so. Ich glaube, das. Oder wird das dann der nächste Monkey Trial hier, wo es dann in Wahrheit darum geht, irgendwie, ob die Games schuld sind? Dann wird er dann freigesprochen, aber Steam wird verurteilt oder wie? Nee, das nicht. Herr Bringmann hat gerade klargestellt, dass die Apartheid in Südafrika kein Rassismus gewesen ist, weil die Schwarzen dort in der Mehrheit gewesen sind. Da zitiert er den Herrn Tobias Bringmann, was einer von der CDU ist, der mit Critical Race Theory ankommt, also mit kritischer Rassenlehre. Es ging darum, dass unter einem Video vom WDR jemand meinte, dass er von der Gruppe Schwarze nicht hat mitspielen gelassen worden ist, die halt Fußball gespielt haben. Und daraufhin meinte der WDR, nein, das ist kein Rassismus. Rassismus ist viel mehr, wie dass du nicht mitspielen darfst. Ja, aber er hatte ja auch gemeint, dass die ihm gesagt haben, dass er nicht mitspielen durfte, weil er weiß ist. Ja, ja. Also, und das ist kein Rassismus, weil er eben in der Mehrheit ist. Also, und Tobias Bringmann hat sich da in die Bresche geworfen und hat dem WDR recht gegeben. Also. Das ist schon ein Freispruch für die Buchung. Und dazu fällt mir nur ein, Konservatismus ist Progressivismus mit Tempolimit. Also. Dem Schwulemiker kann man ruhig auf Twitter folgen, wenn man da ist. Ja, haben wir mal wieder eine Kolumne von Samira El Wasil. Dieser Titel. In Finnland gibt es ja jetzt ein Gesetz oder soll ein Gesetz kommen, das sogenannte Dickpics als sexuelle Belästigung einstuft und dementsprechend auch härter bestraft. Zum Ergebnis einer Studie über die Motivation der Absender ist zu sagen, warum heißt es eigentlich, Frauen seien irrational? Und hier muss ich zum ausnahmsweise auch mal zustimmen. Also wenn ich lese, warum Leute Dickpics verschicken, frage ich mich wirklich auch so. Was ist mit euch falsch? Ein Drittel der Befragten schickte die Bilder im Glauben, die Belästigte mit Hilfe von Belästigung verführen zu können. Seid ihr doof? Naja, es ist wahrscheinlich ja keine Belästigung, oder? Also, was ich gelesen habe davon, ist, dass Jungs und Mädchen gleich viele Nacktbilder verschicken an jegliche Leute. Jeder Zweite schickt ein Foto in der Hoffnung, im Gegenzug ein gleichartiges Bild zu erhalten. Verrückt. Als zeigen wir auf dem Schulhof und Nacktbilder die neuen Pokémon-Karten. Einer von fünf war der Ansicht, dass es eine normale Art zu flirten ist oder dass, wenn man genug davon schickt, jemand schließlich wohlwollend reagiert. Jeder Vierte wiederum schickte sein Stück ohne Einverständnis herum, weil er stolz auf das Aussehen seines Penis ist und ihn mit anderen teilen möchte. Guck mal, schön, ne? Warum gibt es eigentlich noch kein Penis-Instagram? Dann wäre das alles nicht so, also da könnten zumindest die... Jeder Vierte könnte dann sagen, okay, dann gehe ich auf Penis-Instagram. Ja, ich glaube, das gibt es alles schon. Das müsstest du den Schwulemiker mal fragen, wie das heißt. Der kann uns das bestimmt erklären. Ich prüfe da mein Privileg. Ich kenne das alles nicht. Und jeder Zehnte tut es, weil er dem Aussehen seines Penis nicht traut und hofft, dass jemand positiv reagiert, um sein Selbstwertgefühl zu stärken. Könnte man auch auf Penis-Instagram lösen. Ja, also was ich da auf jeden Fall... einigen geholfen. Was ich da auf jeden Fall rauslese, ist, es ist das Patriarchat und die Leute wollen auf jeden Fall jemanden einschüchtern und die wollen nur Schlechtes und die sind Hasser und die wollen die ganze Welt kaputt machen und wenn sie das abschicken, dann rufen sie bestimmt in Deutschland verbotene Dinge aus der Nazi-Zeit, weil sie so rechte Arschgeigen sind. Also das lese ich da raus, ne? Also das gehört dazu irgendwie, klar. Das ergibt sich für mich daraus auf jeden Fall. Betrachtet man das Telefon als Verlängerung unseres eigenen Körpers, als kommunikative Prothese sozusagen, aber auch als Erweiterung unseres Ichs, stellt es nochmal einen intimeren Empfangsraum für den Penis in Bildform dar. Die Psychoanalytikerin Leduc geht sogar so weit zu sagen, dass der Penis beim ungefragten Versand symbolisch in uns eindringt, da das Telefon Teil von uns ist. Oh, großer Gott. Samira. Samira, was ist, wenn jemand seinen Penis in deine Mikrowelle tut? Ist das dann auch... Ist das Telefon auch Teil von uns? Also. Ja, also dieses... Erwachsene oder so, ist wirklich schon zu weit. Ne? Das ist schon zu spät. Sind wir augmentiert mit unserem Smartphone oder was? Ist das schon Cyber-Dingsbums? Oder kommt morgen irgendwie... Samira, bitte. Derzeit bedarf es nach finnischem Recht einer physischen Berührung, um als sexuelle Belästigung zu gelten. Dabei berührt einen das mindestens genauso sehr. Man muss seinen digitalen Briefkasten öffnen können, ohne dass einem Genitalien entgegenfallen. Ja, das musst du doch verstehen. Man berührt ja den Touchscreen, ne? Also, ne? Die digitale Gewalt, ne? Das ist zu viel. Alter Schwede, ey. Ja, die Kolumne von Samira El-Rassil. Als wenn man neben der Stokowski noch eine gebraucht hätte, die das Gleiche redet. Aber gut, ich bin ja nicht der Spiegel. Ah, der Spiegel, genau. Wenn du mal runterscrollst auf das schöne Bild vielleicht, um uns einzustimmen. Masculinity. Ein neues Fotobuch namens Masculinities. Befreiung durch Fotografie. Niemand muss mehr typisch Mann sein. Ja. Bald ist auch die Ausstellung dazu in Berlin. In den Aufnahmen der männlichen wie weiblichen Fotografen kommt lustiges, trauriges, nacktes vor. In der Geschichte der Fotografie spielte der Körperbau lange eine große Rolle. Geradezu beispielhaft sind die Muskeln von Arnold Schwarzenegger aus dem Jahr 1976, die Fotograf Robert Mapplethorpe für die Ewigkeit festgehalten hat. Der junge Koloss Schwarzenegger wirkt auf dem Bild trotz seiner Kraft alles andere als bedrohlich, sondern eher fast niedlich. Um einen Bösewicht zu markieren, reicht hingegen ein bestimmter Blick. Das zeigt die Collage eines polnischen Künstlers mit weit über 100 Gesichtern von Schauspielern, die jeweils einen Nazi spielen, die meist eiskalt oder grimmig schauend eine aggressive Vorstellung des Mannseins illustrieren. Das hat mich irgendwie am meisten gestört an dem Artikel, so wie Nazi. Ich meine, klar, guckt man dann böse, aber das dann als aggressive Vorstellung des Mannseins? Ich weiß nicht, Lady Riefenstahl war auch ein Nazi. Viele Frauen waren Nazis. Und? Also sind alle Bilder quasi Schauspieler und gestellt, so auch wie dieses Bild hier, oder was soll ich daraus schließen? Wenn da Bilder von echten Nazi-Offizieren wären oder sowas, das wäre ja eine Sache, aber Schauspieler, die in Filmen, die ja auch meistens die Bösewichte sind, mir fällt jetzt gerade kein Film ein, wo die Nazis die Guten sind, ja, die Bösewichte werden doch dramatisch immer so charakterisiert. Angeblich sind das hier auf dem Bild geschminkte Taliban. Ja, ich meine, das hat ja nochmal einen ganz anderen Kontext, ja, mit dem Islam und solche Sachen, ne, aber... Kommt das auch in dem Artikel oder geht es da gar nicht drum? Nee, eigentlich nicht. Nee. Ich hatte noch einen anderen Artikel darüber gelesen, da haben sie gesagt, die Bilder wären alle mindestens 20 oder 30 Jahre alt, also 70er bis 90er oder bis 2000er. Okay. Und hatten das eigentlich auch kritisiert. Ja, ich weiß nicht, haben sie jetzt keine jüngeren Bilder, wo interessante Männer drauf waren oder so, finde ich auch ein bisschen wunderlich, sagen wir mal so. Jetzt ist das mit der Fotografie aber auch ein bisschen out. Das alte Klischee forderte vom Mann die innere Breitschultrigkeit und noch immer ist das Bild, das dem Mann mit Machtanspruch gleichsetzt, am dominantesten. Innere Breitschultrigkeit bedeutet, dass man irgendwie in der Lage ist, sein Leben auf den breiten Schultern zu tragen. Aber für mich ist das nichts, was ein Machtanspruch ist. Bilder können dabei helfen, dass sich die Wahrnehmung ändert. Ja, klar, wie Worte und wie alles andere auch. Männer mögen vieles und beherrschen auf der Welt, drängen in den Vordergrund und werden im Gegensatz zu Frauen nicht ständig in Frage gestellt. Sag mal, auf welchem Planeten wohnen diese Journalisten? Ja, schon gar nicht in euren Medien, da werde ich, oder in solchen Ausstellungen hier oder so. Überhaupt niemals in Frage gestellt, Männer, nein, auf gar keinen Fall. Für die Autoren, und das ist ein interessanter Gedanke, ist dieser Zustand nicht nur positiv, sondern führt dazu, dass Männer und Männlichkeiten nicht gesehen werden. Sie sprechen von einer Unsichtbarkeit der Männer. Nun werden sie sichtbar gemacht. Von was spricht die? What? Ich denke, wir sind überall im Vordergrund und drängen uns und beherrschen alles. Und dann Ja, die schminken Männer nicht, ne? Ach so. Nee, auf keinen Fall. Die sind ja auch gar nicht weit vorne dran, irgendwie ständig. Ja. Mm-mm. Doch. Nun werden sie sichtbar gemacht, ja. Ich weiß nicht, sind die beiden Taliban so nach dem Flug wahrscheinlich gesteinigt worden oder so. Ja. Ja, der Mr. Gay, der hübscheste Schwule in England, ist jetzt leider eine Transperson, also eine ehemalige Frau wohl. Und das finden die wohl nicht so, finden die wohl nicht so gut, regen sich mal auf. Ja, finde ich zwar auch nicht so richtig ein Aufreger wert, aber dass er da überhaupt mitmachen durfte, das ist, zeigt ja immer wieder das Problem mit diesen Vermischungen und vielleicht auch das, warum die Kelle dann gelöscht wurde oder so. Keine Ahnung, dass sie dann eben die Bereiche der Männer oder Frauen da teilweise übernehmen können oder so. Und ob man das dann noch fair findet, weiß ich nicht. Was ist das für eine asoziale zweite Unterschrift, eine Überschrift da oben? Genau. So tief sitzt im Reich J.K. Rowlings der Hass auf Transmenschen. Das ist queer.de. Das ist doch nicht. Ach so, das ist queer.de. Na dann, es sah wie Spiegel aus. Ich war gerade. Aber im Reich von J.K. Rowling, ihr seid echt. Ihr habt. Ist schon hart, auch das mit dem Hass zu unterstellen. Ne? Gay men deserve their own spaces. It's not disrespecting someone's existence to state that someone who is female can't be a gay male. Those who buy into this are harming LGB rights, ohne T, and ultimately they're not helping the person concerned, sagt die LGB Alliance. Also jemand, der male ist, kann auch nicht lesbian female sein oder was? Also diese ganze LGBT-Sache, ich weiß es nicht, es wird ja immer als politisches Label so gemacht und in den ganzen Anfängen, wo die ganzen Rechte ja erstmal erstritten wurden, da sind wir ja mittlerweile schon sehr weit gekommen zum Glück, war das ja auch alles sinnvoll, aber es zeigt jetzt einfach sehr viel mehr, Schwule mögen Lesben nicht, Lesben mögen Schwule nicht und keiner mag die Trans-Leute irgendwie. Ja, was ist das für eine Community, ne? Eine Art von Schönheit und Sexiness repräsentieren, die von den Medien, besonders von den schwulen Medien, akzeptiert wird. Ja. Immer diese schwulen Medien. Ja. Oh Mann, ey. Trans zu sein und einfach zu existieren ist radikal. Nee. Nein. Das ist der Kern des Übels. Trans zu sein ist deine eigene Sache. Das ist nicht radikal. Radikal sind gesellschaftlich Dinge von gesellschaftlichem Belang. Oh Gott, ey. Also ich weiß jetzt nichts von dieser Mr. Gay England Show oder was auch immer das ist. Ist das im Fernsehen? Ist das eine Internetsache? Weiß ich nicht. Aber ich meine, die Teilnehmer müssen sich da alleine deswegen doof fühlen, wenn sie merken, Moment mal, wenn hier so mit den Lachs mit den Regeln umgegangen wird, dass diese Dame, dieser Herr jetzt da teilnehmen darf. Ja, ich meine, da liegt ja irgendwie der Verdacht auch nahe, dass die dann auch einen Vorteil in dem Wettbewerb hat wegen politischen Gründen. Ja, also es ist doch nicht schön für alle Teilnehmer. Das ist sicher ein Grund, warum die sich auch aufgeregt haben. Also teilweise. Nicht nur die extra Konkurrenz, sondern allein die Tatsache, dass die Dame, der Herr da überhaupt dran teilnehmen darf, zeigt, dass halt auch das Auswahlsystem dann vielleicht nicht rein meritokratisch erfolgt. Nach welchen Regeln auch immer die das dann machen. Ja, ja, die Regeln will ich gar nicht wissen. Das ist ähnlich. Das ist ja in allen Bereichen, wo es dann rein Platz ist, so ein bisschen problematisch auch, ne? Stephen Stuart Williams, Mega Analysis, Greater Male than Female Variability in Brain Structure is present by 1 year of age, N equals 16,683. Our findings that these sex differences are present in childhood implicate early life genetic and gene environment interaction mechanisms. Man hat in einer relativ großen Studie, 16.683, festgestellt, dass die männlichen Gehirne eine größere Variabilität haben wie die weiblicheren. Weibliche Gehirne, die gehen mehr in die Mitte und Männer, die haben eben nach ganz oben, nach ganz unten einen höheren Ausschlag, ob das jetzt IQ ist, ob das Geisteskrankheit ist. Man hat einfach mehr Variabilität. Also ja, deswegen gibt es mehr Milliardäre und mehr Männer im Gefängnis. Da habt ihr es. Und es gibt genetische Unterschiede zwischen Männern und Frauen und nicht nur da, wo man irgendwie was dran ändern kann. Ja. Also, wenn du so ein Studienergebnis präsentierst, musst du darauf achten, dass es, dass es ausgeglichen klingt. Man könnte jetzt auch was anderes annehmen oder hätte das vielleicht auch anders formulieren können, dass es nicht so gleich klingt oder so. Ne, vergleichbar. Keine Ahnung, was du meinst. Aber ja, auf jeden Fall. Kann ich ja mal sagen. Ich habe letzte Tage so ein Ding gehört, da ging es darum, wie es mit den neuronalen Verbindungen bei Babys ist oder so. Und da hieß es zum Beispiel, dass die Jungs da ein bisschen noch um 50% etwas stärker sind. Und wenn du das in so ein Ergebnis reinschreibst, dann wirst du es vielleicht nicht mehr so weit veröffentlicht bekommen, das vermutlich, glaube ich, damit auszudrücken. Okay, naja. Auf jeden Fall die Frau Pannes. Der eine oder andere mag sich vielleicht noch erinnern. Das war die Dame, die damals in der Heute-Show gelandet ist, weil sie auf dem Bundesparteitag von der FDP da eine flammende Rede gehalten hat gegen diese Quotendiskussion und dass das dann nur darauf hinauslaufen würde und dass sich dann irgendwie die Frauen um die paar Plätze, die man ihnen quasi zugesichert hat, dann da irgendwie gegeneinander prügeln dürfen, während sich dann die Männer um die restlichen Plätze prügeln. Und dass das ja Quatsch ist und dann auch irgendwie noch ausgeklüngelt wird und so und dass man das einfach nicht machen soll, sondern einfach jeder gegen jeden, so wie sonst auch, sollen sich die Besten durchsetzen. Und also das habe ich jetzt paraphrasiert. In der Show ist sie gelandet mit so Aussagen wie Proporz ausklüngeln in euren Gruppen und solche Dinge. Und die hatte ja dann auch gegen diese Debatte über die Zielvereinbarungen, wie sie ja dann genannt wurden, da auch einen Antrag eingereicht, der dann auch besprochen wurde. Das war letztes Jahr auf dem Parteitag und dann da auch nicht durchgekommen ist. Und jetzt gab es wohl in ihrem Regionsverband da in Ratingen, wo sie herstammt, gab es da jetzt irgendwelches Geringe, da sie wegzubekommen? Da hatte sie schon mehrfach drüber geschrieben. Und sie hat jetzt wohl auch ist jetzt nicht mehr Delegierte da, also hat jetzt da auf dem Parteitag auch nichts mehr zu sagen gehabt dieses Jahr. Und als Vorsitzende von der FDP Rating haben sie jetzt wohl auch abgelehnt. Und wie man hier in ihrem Twitter-Posting jetzt lesen kann, ist: Nun, mich in der Gegenwart zu, in Anführungsstrichen, entfernen, war ja schon ein lustiger Spaß. Aber jetzt geht's daran, die Vergangenheit zu bereinigen. Alle Videos auf dem YouTube-Kanal der FDP Rating aus meiner Amtszeit wurden gelöscht, wurde es auf Facebook ausgetauscht. Ich lache hart. Hashtag Lost. Und also das fand ich doch schon ziemlich heftig auf jeden Fall. Gegen die Dame jetzt vorgehen musste oder so. Ich meine, ich bin auch zwei, dreimal ein bisschen mit ihr aneinander gerasselt, aber das lag eigentlich nur daran, weil aus meiner Sicht diese Quotendebatte halt nur so ein Nebenkriegsschauplatz war und das größte Problem, was ich eigentlich hatte, war dieser Emanzipationsantrag von der FDP, wo ja so viel Humbug drin stand, so viel 0815 Geschlechterhumbug, den es in anderen Parteien schon zu Genüge gibt und dem die meines Erachtens nach mit Liberalität sehr wenig zu tun hat. Und das hatte sie auf jeden Fall nicht so ganz eingesehen. Aber ja, trotzdem glaube ich, dass da schon ein vernünftiger Mensch da jetzt irgendwie verloren gegangen ist. In der Frau Pannes, dass sie da dann so beiseite gepackt wurde. Finde ich nicht gut auf jeden Fall. Und dann auch noch irgendwie die ganze Vergangenheit da irgendwie auslöschen, dass sich niemand mehr irgendwie damit beschäftigen kann überhaupt, was da mal gewesen ist oder so, finde ich eigentlich auch unüblich. Haben wir nicht damals auch einen von unseren alten Kollegen komplett aus allen Streams löschen müssen? Nee, das hat er nur gewollt, aber wir haben es ja nicht gemacht. Ja, das ist also aber schon hart, was hier gemacht wird. Also, weißt du, dieses Rausmobben, okay, ist eine Partei, tralala, die wollen auf Linie hin und her. Das sage ich ja, das finde ich ja, nicht aber gut, aber nicht, das verstehe Linie. Ich noch ein nee, bisschen. Keine Ahnung, was heißt, die wollen auf Linie? Welche Linie denn? Also, naja, Goldeberg raus, Pannes raus, ja, mehr Lindner-Wagen. Nee, die finde ich jetzt auch nicht unbedingt so vergleichbar, also. Und auch die Position. Ich meine, das eine ist ein Vorsitz von so einem Regionsverband, denke ich mal. oder Stadtverband oder so. Und das andere ist ein hier, wie heißt das Ding, Sekretär hier, Dingsbums, Generalsekretär von der Bundespartei. Also das kann man ja auch nicht wirklich vergleichen. Also ich finde es komisch auf jeden Fall, dass sie da irgendwie die jetzt meinten absägen zu müssen, weil bei allem Problem, die ich mit ihr hatte, die halt eben wie gesagt einfach nur, dass ich es halt schade fand, dass sie es nicht kapiert, daraus bestanden. Weiß ich wirklich, fällt mir kein Grund ein, warum man die da jetzt bekämpfen sollte. Also ganz merkwürdig. Hatte die Dame nicht auch mal sowas Ähnliches gesagt wie, ich möchte nicht in ein Meeting kommen und erstmal mich beweisen müssen, weil alle denken, ich bin nur wegen der Quote hier? Oder war das die Teuteberg? Das waren diverse Leute. Ich weiß nicht, ob sie das auch gesagt hat, aber das ist ja eigentlich so einer der Standarddinge, die in dem Zusammenhang von vielen vernünftigen Leuten immer gebracht werden. Ne? Ja. Ja, das hier ist ein Artikel aus dem Buch Lexikon der, wie hieß es nochmal, Frauen der feministischen Irrtümer, so genau. Und zwar ist das ein Buch von dem Arne Hoffmann, das hat er wohl in weiten Teilen hier online gestellt, das wollte ich einfach nur empfehlen und habe dafür den Artikel hier rausgesucht, in dem es um Parteien Ich habe mir geht. Das neulich erst gekauft, jetzt stellt das online, haram. Ist aber, glaube ich, nicht ganz vollständig, ich weiß es nicht genau. Ja, und hier ist ein Punkt mit der frauenfreundlichen Politik, ob man damit Quäler durchgewinnen kann, den hat er eben zum Beispiel auch, das hatten wir ja letzte Woche darüber gesprochen, kurz, und wussten das nicht so wirklich, ob das irgendwie hilft oder nicht oder so. Und er relativiert das auf jeden Fall ein bisschen. Das ist irgendwie nicht so der Punkt. Aber ja, auf jeden Fall, das Buch ist online, kann man sich dann auch kostenlos irgendwie reinziehen. Kann ich nur empfehlen. Man muss bei dem E noch eine 4 mit dazu machen. Das hat das Archiv den Artikel geschluckt. Ist das der falsche, oder wie? Ja, ist der falsche. Okay, bin ich mal gespannt, was wir jetzt bekommen. Nichts bekommen wir. Nur von. Ah, einmal mit Profis, warte. Why is this in others than they graciously overlook in themselves? Ich finde es immer lustig, wenn ein Text oder ein Buch oder irgendwer damit herkommt und sagt, guck mal, das ist Bias XY, tralala. Und in der Regel ist es so, wenn du jetzt zum Beispiel, ob du jetzt hier österreichische Schule oder die Keynesianer anguckst. Oftmals verwenden die in ihren Büchern immer verschiedene Fälle, siehst du, unter die die anderen leiden. Und dann kannst du dir denken, so, ja, aber was ist denn jetzt richtig? So, du findest Fälle wie XY, tralala, hier und da. Aber was stimmt denn jetzt am Ende? Und deswegen mag ich dieses Herausdeuten von Fallacies eigentlich schon irgendwo, wenn es dem Lernen dient, aber wenn es dem sozusagen dem Ownen geht, so, ich beweise dieses Gegenteil, weiß ich immer nicht so genau, was die Leute da glauben, was sie dann da in den Raum werfen, wenn sie sagen, Strohmann dies, Strohmann das. Ja, kann schon sein, aber die Leute blicken es doch eh nicht. Also, die merken das selber nicht, wenn sie so argumentieren, die sehen das nur bei anderen. Also, ich, keine Ahnung. Ich mag Fälle, es hieß nicht mehr. Ich habe ja, das und manchmal dient es eben einfach ein bisschen im Erkenntnisgefühl. Ja, das Ding ist ja auch, es gibt ja über 100 Fallacies. Also jetzt, also wer denkt denn an alle Fallacies, bevor er den Mund aufmacht? Niemand. Ja, es ist so eine Smugness, ne? Es ist so ein Ding, ich bin schlauer als du, weil ich kann dir irgendwie sagen, Strohmann-Argument oder was habe ich diese Woche im Zusammenhang mit Gamergate hier von dieser komischen Kati, die uns gesagt hat, so, ja, ihr seid ja nur nie keine wahren Schotten und so weiter und so fort, ne, super toll, ja, das, da hat man richtig Bock, sich weiter mit den Leuten zu unterhalten. Gerade der Strohmann begegnet einem ja total oft. Ich meine, Gamergate hat Trump an die Macht gebracht, Gamergate hat, ist frauenfeindlich, Gamergate ist eine Hasskrise, sind alles Strohmänner. Also, ja. Es gibt schon noch genug Orte, ja, an denen sich das anhält. Ja, und die tolle Zoe Quinn und die Leute sind alle keine wahren Schotten. Na, und dieses ganze Argument, was die Tante vorgebracht hat, ist Dunning-Krüger-Effekt. So. Ich habe das. Warte, aber zu Dunning-Krüger-Effekt habe ich die letzte Woche auch eine Studie gelesen, dass der scheinbar nicht belegbar sein soll. Also ich habe den belegt letzte Woche mit Sakati. Ich fand die Diane Krüger noch nie so toll. Ach ja, das war von mir. Ehrenpflegers. Die neueste Blamage aus dem Familienministerium. Die Frau Giffey hat sich gedacht, wir müssen das fördern, dass mehr junge Leute in den Pflegeberuf reinkommen. Prinzipiell ja eine gute Idee. Was hat man sich gedacht? Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass Frau Giffey irgendwann mal im Bundestag gestanden hat und original gesagt hat, kennen Sie den Film Fuck You Goethe Teil 3? Und dann hat irgendwie als Einleitung in die Sache, ich glaube, da ging es irgendwie um Mobbing, Lotsen, irgend sowas, was sie da irgendwie haben wollte mit diesem Film. Und auf jeden Fall haben sie jetzt hier angeblich mit der Produktionsfirma von Fuck You Goethe, das wurde allerdings bei Twitter bestritten, dass das wirklich die Produktionsfirma gewesen sein soll, aber hier in diesem NTV steht es eigentlich auch so drin. Also soweit ich das gesehen habe, hat das der Drehbuchautor und Regisseur verneint, dass die Bezeichnung vom Team von Fuck You oder von den Schöpfern von Fuck You Goethe. Also das waren schon, also diese Verneinung kam schon von höchster Stelle. Ja, okay, ja, dann denke ich mal, dass das dann wahrscheinlich auch stimmen wird. Aber ich lese mal ein bisschen was vor, weil das ist echt hier, Zitat, ich gehe erste Klasse Pflegeschule. Pflegeschule nicht wie Förderschule, ich brauche nicht Hilfe beim Essen, sondern ich lerne, wie man hilft, dass andere essen und so. Ich chill dann mit Alten und Kranken und so, denke ich mal. Zitat Ende. Beschreibt der geistig eher suboptimale Boris seine Vorstellung von dem Beruf, den er vorgibt zu erlernen? Es ist gut zu wissen, dass Boris überhaupt denkt oder besser denken kann, bevor er auf Senioren losgelassen wird und sein Herz für die Alten entdeckt. Der junge Mann ist nicht die einzige schräge Gestalt in der Miniserie Ehrenpflegers. Seine Berufsschullehrerin hat einen Hang sowohl zum Niedlichen als auch zum Sadismus. Zitat Handy vor dir auf den Boden, Hände über den Kopf, befiehlt sie ihrem neuen Schützling im militärischen Ton gleich beim Kennenlernen am ersten Tag seiner Ausbildung. So macht Lernen Spaß. Und natürlich ist alles nur Spaß. Die Lehrerin lacht. Was findet sie witzig? Die Angst in deinen Augen, erfährt Boris. Zum Glück haut der ihr keiner aufs Maul. Die Lage entspannt sich, weil sich die Lehrerin als Mensch unserer Zeit entpuppt. Mit coolem Smartphone und so. Zitat, ich check auf Insta die ganzen Panda-Baby-Videos, die sind so süß. Zitat Ende. Und weil die digital aufgestellte Bärenliebhaberin ein modernes Handy benutzt, findet Boris sie sofort, in Anführungsstrichen, geil. Ja, das ist alles so dieser Level. Ne? Also dieser Boris ist halt der Idiot natürlich, ne? Weil der ist ja ein Mann. Und dann gibt es noch zwei Frauen und die sind total smart und die lesen nur Bücher und deswegen finden die Jungs die auch nicht so gut, weil die einfach so unglaublich toll und smart und mit einer Brille auf und sie werden Harry Potter genannt als Spitzname und so. Und das, ja, und wie hier in diesem Artikel auch zu lesen ist, dieses Bild, was sie da zeichnen, das wurde auch schon von diesen Verbänden schon zurückgewiesen als schlecht, so keine gute Idee, weil man macht da irgendwie so ein Jugendding irgendwie mit Jugendsprache und irgendwelchen, ja, peinlichen Schulerfahrungen irgendwie, aber die Realität von diesem Pflegeberuf wird da komplett ausgeblendet. Und dann schreiben sie hier, ich weiß gar nicht, ob das ein Zitat von der Giffey war sogar oder so, so nach dem Motto, ja, weil wenn man das ja zeigen würde, dann wäre es ja vielleicht auch nicht so nicht so gut, weil man ja Leute für begeistern will. So, ne? Und da denke ich mir halt echt so, Mensch, also. Aber ich meine, die Bundeswehr zeigt dir auch nicht, wie du. Ja, das ist richtig. In Afghanistan verblutest, weil du auf eine Mine getreten wirst. Also ja, das ist natürlich richtig, aber den Vergleich finde ich, glaube ich, auch ein bisschen übertrieben. Keine Ahnung. Und 700.000 Euro soll die Scheiße gekostet haben. Das sind irgendwie 5 Folgen oder so für 700.000 Euro, also laut Deutschland Radio Kultur, wie hier steht. Juhu! Ja. Also. Ja, Moment, das möchte ich einschränken. Da steht, man wünscht sich, dass diese 700.000 Euro eher an die Filmförderung gegangen bin. Und ich habe die neue Folge von Massengeschmack TV gesehen, oder nicht mehr, vielleicht nicht mehr die neueste, über Pantau letzte Woche. Wir haben 2 Millionen Euro Filmförderung in eine neue Version von Pantau investiert. Und was ich da gesehen habe in dem Trailer, beziehungsweise in dem Massengeschmack-Beitrag, das war die Hölle. Das war das hier auf Speed, nämlich irgendwie Pantau ist mit irgendwelchen Mädels an der Schule und da gibt es die böse Instagram-Gang, die ganz viele Likes haben. Und dann hilft Pantau den anderen, dem dicken Mädchen und dem anderen Mädchen auch, irgendwie mehr Likes zu kriegen und beliebter zu werden und die anderen in die Pfanne zu hauen und so. Oh, das war die richtige Hölle. Also für ältere Leute wie mich oder den Mama, die sich an Pantau noch erinnern können, das hat gar nichts mit der Vorlage zu tun, außer dass der Typ vage so aussieht. Fließt auch da die Filmförderung in ein ARD-Projekt oder nicht? Das war doch von der ARD, das Ding. Ja, Pantau. Natürlich, das läuft doch so. Irgendwer hat eine Firma, wie ein Böhmermann oder ja, ja. Der produziert den Film und die ARD kauft den dann sozusagen. Und da der den billiger produzieren kann, wegen der Filmförderung, hat die ARD auch was davon. Ja. Oder? 2 Millionen haben sie dafür in Sand gesetzt. Das sind die 700.000 hier. Obwohl, wenn man überlegt, das spielt wahrscheinlich noch mehr Geld ein. Das hier ist ja wirklich abgrundtief. Aber ich kann es mir so richtig vorstellen. Wie wäre es, wenn wir dafür die Leute von Fuck You Goethe Teil 3 holen? Den habe ich nämlich gesehen. Der war sehr gut. Haben Sie den auch? Ja, und Frau Giffey, also schon länger von Filmförderung. Frau Giffey hat auch noch einen Gastauftritt in, ach, du in ihren Schlägers. Das steht ja auch drin. Ja. Dafür hat es auch gereicht. Ehrendoktors, hä? Ja, aber ist es schwer, so was darzustellen heutzutage, dass sich keiner dann stört, ne? So eine nur so zum Vergleich, für diese Miniserie, die ja, keine Ahnung, ich glaube, ich gucke mir die mal an, das hört sich tatsächlich lustig an. Und ich habe eine Folge davon gesehen, ich fand das nicht so schlecht. So schlecht, dass es, also wenn ich schon alleine lese, dass der Junge da wieder der Idiot ist, dann reicht es mir schon. Also, und ja, auf jeden Fall. Ja, könnt ihr euch auf jeden Fall angucken auf dem YouTube-Kanal vom Bundesfamilienministerium. Da ist es zu sehen. Also für einen Fernsehfilm bei der ARD kostet 780.000 Euro. Ganzer Film. Mhm. Ja. Die haben jetzt vielleicht nicht die höchsten Produktionsstandard, aber wir reden hier vom Zahlen vom ZDF. 70-minütiger Film, 780.000 Euro. So. Da ist ja eine für das ausgegeben. Da ist ja eine Folge Weltraumaffen teurer. Also. Viel teurer, genau. Deutlich teurer. Eine Sorte Mineralwasser sollte doch reichen. Aufschlussreich ist aus linken Mündern. Das ist einfach ein Artikel, der verschiedene Menschen, die sich dem linken Spektrum zugeordnet fühlen, zu Wort kommen lässt mit peinlichen Zitaten, die sie hätten besser nicht sagen sollen. Also wenn ihr, jüngstes Beispiel hierfür ist die Androhung der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katharina Barley, SPD, unbotmäßige EU-Mitgliedstaaten wie Polen oder Ungarn auszuhungern. Die Reaktion von dort kam prompt, welche Methoden des Aushungerns man denn anwenden wolle. Ein Vorgehen wie bei der Blockade Leningrads während des Zweiten Weltkriegs durch die deutsche Wehrmacht oder bei der Einkesselung und Zerstörung Warschaus zur Niederschlagung des Warschauer Aufstands 1944. Und es kommen noch andere dran, wie einfach erschießen kann als passabelster Lösungsvorschlag. Nein, nein, stoppte der hier immerhin Parteivorsitzende Rixinger den Eifer. Zuvor sollte diejenigen, die es noch könnten, in Arbeitslager ihren Dienst für die Gesellschaft leisten. Das hatten wir auch schon mal beim Parteitag von den Linken. Und dann, Korrektur, das war nicht der Parteitag, das war diese Strategiekonferenz von denen. Also kann man sich selber überlegen, ob das jetzt schlimmer oder besser oder wie auch immer ist. Ja, ich glaube, das war eigentlich noch schlimmer. Das sage ich ja auch immer, aber eigentlich hat er gesagt, man soll sie praktischer Arbeit zuführen. Also, er hat nicht gesagt, das haben wir nur alle gehört. Okay. Ja, gemeint, gesagt, getan, das ist immer alles so kompliziert. Aber generell finde ich es gut, wenn die Leute so daher sprechen, dann weiß man zumindest, was sie meinen. Also, oder was sie wollen. Also, ja, das war es schon mit dem Artikel. Mehr Matt war da nicht mit dabei. Ach, hier ist schönes Matt dran. Man könnte sagen, im Zusammenhang mit Frankreich Mohammed. Wie Deutschland den Antisemitismus mitfinanziert. Es geht hier um Schulbücher, die in Palästina rausgegeben werden, mit Unterstützung durch die EU. Die gibt denen Geld, damit die dort ihre Schulbildung verbessern können. In der dritten Klasse sollen alle Kinder, die im Westjordanland oder Gazastreifen die Schule besuchen, ein kurzes Gedicht aufsagen. Es besteht nur aus 3 Sätzen. Der wichtigste lautet: Ich werde mein Blut opfern, damit das Land der Großmütigen zu tränken und die restlichen Fremden zu vernichten. 5 Klässler lernen im Unterricht: Juden hätten mehrfach versucht, den Propheten Mohammed zu töten. Mal habe ihm eine Jüdin ein vergiftetes Stück Schafsfleisch angeboten. Mal wollten sie ihm einen Felsbrocken auf den Kopf werfen. Nur der Erzengel Gabriel habe den Plan vereitelt. Juden, heißt es in dem Lehrbuch, seien Feind des Islam und würden niemals aufhören, Muslime mit hinterhältigen Mitteln zu bekämpfen. Finanziert werden die Bücher teilweise von der EU und damit indirekt auch durch deutsche Steuergelder. So lernen 9 Klässler im Sozialkundeunterricht: Israelis würden die palästinensischen Gebiete mit radioaktiven Chemikalien verseuchen, damit die Menschen an Krebs erkranken. Um die Ernte zu zerstören und Chaos zu stiften, setzen die Feinde außerdem Schweineherden aus. Ja, 1,3 Millionen palästinensische Kinder werden mit diesen Büchern unterrichtet. Das EU-Parlament hat fortgesetztes Versagen in dem Programm attestiert, diese Inhalte aus den EU-geförderten Büchern zu entfernen. Man hat irgendwie Reformen durchgeführt mit den Palästinensern und gehofft, die Neuauflagen würden dann die Veränderungen bringen, und die sind dann schlimmer geworden, die Bücher. Fand man in früheren Auflagen noch Hinweise auf vergangene Friedensbemühungen und diplomatische Annäherung, fehlen diese in den aktuell gültigen Bänden. Dafür ziehen sich die vermeintliche Boshaftigkeit der Juden und die Notwendigkeit, sie aus der gesamten Region zu vertreiben, wie ein roter Faden durch sämtliche Jahrgänge. Dabei werden auch historische Fakten verdreht. Die Klagemauer in Jerusalem wird als rein islamische Stätte präsentiert. Die Vorstellung, sie habe irgendeine Bedeutung für das Judentum, gründe auf einem Täuschungsmanöver der Juden. Diese hätten 67 zum Schein ein paar Steine der Mauer geraubt und diese durch Fälschungen ersetzt, damit es aussehe, als habe es hier bereits früher jüdisches Leben gegeben. Interessante Theorie. Und dann gibt es auch noch eine Studie irgendwie vom Georg-Eckert-Institut, das Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung. Am Ende, im August dieses Jahres, wurde ein 177-seitiges Dokument öffentlich ausgewiesen als Zwischenbericht des Instituts verfügbar. Ja, und die sind auf positive Entwicklungen in den palästinensischen Schulbüchern gekommen, in dieser Studie, auf den 177 Seiten. Aber den anderen Leuten ist dann ziemlich schnell aufgefallen, dass die halt nicht die Bücher aus Palästina benutzt haben, sondern die mit den Israel in den arabischen Bildungseinrichtungen arbeitet. Und da waren dann Sachen über Friedensbemühungen drin und all solche Sachen. Und die waren ganz erstaunt, die Leute, die davon Ahnung hatten, dass die Experten das so einschätzen. Also so viel zu Studien. Und natürlich war der Bericht eigentlich gar nicht für die Öffentlichkeit, war auch kein Zwischenbericht. Stand da zwar Zwischenbericht drauf, war aber keiner, und tut uns leid, bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen, hat das Georg-Eckert-Institut dann gesagt. Das heißt, ein bisschen das Ergebnis, wenn man sich die islamischen Verbände, die auch Radikale, irgendwie in die Bildung reinholt oder so. Da gab es bei uns auch Kritik mal, ne? An Universitäten. Ja, und in den palästinensischen Gebieten ist es ja so, dass da Hamas an der Regierung ist. Also da brauchst du ja gar keinen. Also ich dachte, es ging um französische Schulbücher, das verstanden. Nee, palästinensische. Viktorin einer Berliner Grundschule schlägt Alarm. Die Bedingungen nach den Corona-Schließungen seien absolut furchtbar. Die Pädagogin erkennt ihre Schüler kaum wieder. Schon unter den Kleinsten gäbe es zunehmend Gewalt. Die Eltern würden zu Aggressionen beitragen und die unterschiedlichen Herkunftsmilieus die Konflikte zusätzlich anheizen. Ja, ist eigentlich nur ein genereller Platzhalterartikel. Ich meine, Berlin ist Berlin. Ich weiß nicht, Berlin halt. Aber es ist ganz interessant, was mit den Corona-Schließungen, was eigentlich mit diesem Jahrgang in Sachen Schule wird. Also der wird halt einen kräftigen Dämpfer bekommen. Also ich ich weiß nicht, ob das so gut ist und ob wir nicht vielleicht mehr digitale Bildung in der Zukunft brauchen und warum Deutschland das da gar nicht hinbekommt. Also es bleibt einfach spannend, was dieses Land macht, weil wir sind ein Technologieland, wir arbeiten damit, wir verdienen damit unser Geld, dass wir technologisch fortgeschrittene Produkte verkaufen und in Sachen Bildung passiert gerade das, was eigentlich nicht passieren soll, so, also gar nichts. Also, und das ist einfach so in Sachen Zukunft ungut. Also ja, da habt ihr es. Tja, die diesen unterrichtsaußen sozialen Ausfall jetzt haben, die in der Schule sind, sind die eine Seite der Medaille. Die andere Seite sind die ganzen Leute, die jetzt die Prüfungen, die Abschlüsse gemacht haben. Und da sind ja teilweise Leute durchgerutscht, die normalerweise vielleicht nochmal einen zweiten Anlauf benötigt hätten oder ja, vielleicht nicht Schülern auch hätten. Gehört. Ich hoffe nicht, dass das uns auch ein bisschen auf die Füße fällt. In keiner sitzt geblieben oder so. Arbeitsschutz und solchen Sachen. The Stakes, America at a Point of No Return, das war ein Buch aus nationaler, republikanischer, Trumpian-Style-Politics-Sicht geschrieben, mit dem ich sehr viel anfangen konnte. Der hat damals die Flight 93 den Artikel geschrieben und der ging damals weit im Internet rund und unter Konservativen ist er halt weniger internationalistisch orientiert, mehr halt pro Amerika, pro Nationalismus, weniger liberale Weltordnung, sondern mehr USA first. Und auch wenn ich nicht mit allem übereinstimme in dem Buch, was da halt vorgetragen wird und mir manchmal auch denke, ja komm, jetzt hast du einfach nur Mainstream-Events aufgezeigt und gesagt, die gefallen mir nicht, das ist halt auch ein bisschen langweilig in Buchrecherche, hat das Buch aber trotzdem an manchen Stellen echt ein paar richtig nice Punkte. Und wenn ihr sozusagen, wenn ihr die Trump-Bewegung oder die einfach Trump an sich verstehen wollt, sozusagen, warum die Leute Trump wählen, ist das sozusagen euer Stilmann. Wenn ihr das Buch ordentlich kritisieren könnt, dann schafft ihr das auch, Trump-Politics auseinanderzunehmen und die ganzen anderen Bücher, die zu Trump erschienen sind, ist ein richtiges kleines Genre. Das ist eigentlich nur Müll. Also ich habe jetzt schon einige drüber gelesen, einige gegen die Trump-Richtung. Und wenn ihr das kritisieren könnt, dann seid ihr gut und das macht irgendwie niemand. Also sehr, sehr interessantes Buch. Also, um Trump zu verstehen, braucht man nur Gamergate kennen, dachte ich. Ja, genau. Also ja, jetzt, das kenne ich aber nicht. Stimmt, weil die meisten Bücher einfach auch voll mit einfach ausgedachten und sonstigen Sachen sind auf einer persönlichen Ebene. Das ist ja eher, ich sag jetzt mal, ist das mehr soziologisch, anthropologisch oder nur rein politisch? Mehr, ja, jainisch, politisch, bisschen anthropologisch. Also. Okay. Aber halt in sehr einfacher Sprache geschrieben. Also, ja. Auf jeden Fall lesenswert. Irgendjemand ein Letter zur Campuskultur? Ja, von mir. Ich hatte mich gemacht. Jemand muss gegossen haben, weil es wachsen jetzt ständig, überall schießen neue offene Briefe aus dem Boden. Wir haben ja jetzt in den letzten Monaten schon einige diskutiert, ob das der war zu J.K. Rowling oder hier der von dieser deutsche Geschichte, über die haben wir doch letzte Woche oder vorletzte Woche noch gesprochen. Es gibt immer öfter halt Sachen, die sagen, hier so kann das nicht weitergehen. Und auch in Amerika regt sich da endlich mal lauterer Widerstand gegen. Wir haben führende Wissenschaftler und Universitätsmitarbeiter haben eine Erklärung unterschrieben. Das Wichtigste hier drin sind die Positionen, die möchte ich kurz umreißen. Also einmal, die Unterzeichner stehen in Opposition zu sogenannten Safe Spaces oder Free Speech Zones. Also sie sind der Meinung, dass die Universität an sich eine Free Speech Zone ist und dass solche Einschränkungen, wie sie halt Safe Spaces oder Free Speech Zones bedeuten, auf einer Universität nichts zu suchen haben. Im Gegenteil halt abträglich sind für die Diversität der Ideen und Meinungen. Dann wenden sie sich gegen die Bewegung, diesen Title IX, von dem wir es eben schon hatten, zur Besserstellung von Schwarzen und Latino- und Einwandererstudenten. dass der immer weiter ausgeweitet wird, dass den Universitäten, was wir eben auch schon hatten, gerichtliche Funktionen auferlegt werden und Ähnliches sagen, das hat überhaupt nichts auf dem Campus zu suchen. Und das muss alles vereinfacht und klarer formuliert werden in diesen Title 9 Gesetzen. Sie stehen gegen die Schaffung von größerer Diversität, aber nur und auch wirklich nur in dem Fall, wo solche Schaffung der Diversitätsmaßnahmen der bestmöglichen Qualität der Lehre oder dem Einstellen des Bestmöglichen für einen Job oder so entgegenstehen. Also grundsätzlich sagen sie Diversity natürlich, warum nicht? Aber ihr könnt uns nicht damit erpressen, Leute einzustellen, die halt ungeeignet sind. Dann sprechen sie sich auch noch dagegen aus, dass halt der Studentenkredit kann wohl bei einer Privatinsolvenz in Amerika, können die Studenten den nicht loswerden. Das wollen sie auch ändern. Dann stellen sie sich gegen so Wieselwörter und wachsweiche Formulierungen bei der Einstellung von Leuten, also Sachen wie Kollegialität oder Professionalität oder Umgänglichkeit sind laut den Unterzeichnern halt keine Dinge, mit denen man einen Wissenschaftler, den man für wissenschaftliche Arbeit braucht, irgendwie bezeichnen kann. Und würden sich wünschen, wenn solche Begriffe auch wieder verschwinden würden aus den Personalabteilungen der Universitäten. Dann sagen sie, stehen absolut dahinter, dass Gruppen sich auf dem Unigelände versammeln dürfen, dass sie dort eine Vereinigung gründen dürfen, dass sie Mitgliedschaftsregeln aufstellen dürfen für diese Vereinigung. Also sozusagen, sie nennen es hier willful segregation, die stattfindet, dass ihnen das irgendwie merkwürdig vorkommt, dass immer mehr Leute sich halt nicht mehr abgrenzen über ein Interessengebiet oder Ähnliches, sondern halt über Sachen wie Hautfarbe, Geschlecht, Sexualität etc. Und als letzten Punkt sagen sie auch noch, sie haben große Sorge, dass der Peer-Review-Prozess, also das gegenseitige Korrekturlesen von Wissenschaftlern für wissenschaftliche Arbeiten, dass da immer mehr drauf gestapelt wird, ja, aber vielleicht gibt es da auch halt Vorurteile gegen, weil der schwarz ist oder weil der trans ist oder irgendwas. Und dass halt praktisch verschiedene Niveaus von Peer Review geschaffen werden, für je nach sozialem Brownie-Punktstand. Also finde ich wichtig. Oh Gott, ich dachte, das ist vor allem nach Fachrichtung oder so. Na gut. Also sie sprechen sich auch gegen solche Trainingssessions aus, Sensitivity, Anti-Bias, Anti-Racism, Privilege, Diversity, Inclusion, Social Justice, Equity, also schon gar nicht zwangsweise. Also wirklich eine Erklärung, die Mut macht. Ich hoffe, das setzt sich durch. Jemand nennt es hier den James Damore-Effekt, ja, könnte man so nennen. What a second Bauhaus movement means for Europe. Und die meinen nicht den Baumarkt, nein, sie meinen das Bauhaus aus den 1930er Jahren in Dessau. Also es war praktisch eine Ausbildungsstätte für modernere Architekten, aber auch Maler, Kunsthandwerk, Stickerei. Da ist alles Mögliche modern gedacht worden. Man wollte halt wegkommen von diesen ganzen klassizistischen und historischen Dinge zu tun und wollte praktisch für Deutschland da ein neues Bild entwickeln. Wenn du mal ein bisschen runterscrollst, sehen wir ja das Bauhausgebäude so ein bisschen, sehen heute alle Wohnhäuser aus, finde ich. Also in gewisser Weise haben die sicher großen Einfluss auch auf das deutsche Design gehabt. Was ich jetzt komisch finde, damals waren das halt, hier steht es ja auch, Paul Klee, Lilly Reich, Mies van der Rohe, solche Leute, die das so aus einer Überzeugung getan haben. Aber heute hat halt die Frau von der Leyen ein Programm von der EU vorgestellt, dass ein neues Bauhaus entstehen muss, ein europäisches Bauhaus, das alles praktisch schon mal vordenkt und noch eckiger macht oder so, geht ja eigentlich gar nicht. Ja, also das ist halt so ein so eine Mischung aus nach Coronavirus-Strategie und aber halt auch so ein Mainstreaming. Ne? Also wenn wir anfangen jetzt also auch wieder zu sagen, ja, das Alte ist alt, das kann weg, das ist staubig und so. Wir ersetzen das jetzt hier durch unser europäisches Bauhauskonzept. Ne? Da ganz toll designt, ganz modern, keine Schnörkel mehr oder was auch immer, wo in welche Richtung diese Geschichte geht, halte ich halt für, also das ist so ein, ist auch wieder so ein Propagandading wahrscheinlich dann. Ne? Also es gibt dann kein Griechisch mehr und kein Spanisch und kein Deutsch, sondern es gibt dann halt das europäische Design. Ist für mich ein Warnsignal, halte ich eigentlich mal überhaupt nichts von. Da drin eingebettet ist dann noch dieser ganze Öko-Kram, also Klimaschutz bei den Gebäuden, gleich 100 pro mitdenken, obwohl wir gerade letztens gelernt haben, dass wir Milliarden zum Fenster rausgeschmissen haben für einen kaum messbaren Effekt bei der Dämmung auf CO2. Und was mir am meisten Bauchschmerzen macht, ist halt, dass das von oben kommt. Also klar, wenn sich da Leute zusammentun und sagen, hey, wir haben alle ganz tolle Ideen und wir haben keinen Ort, wo wir das machen können, und bin ich sofort dafür, dass die das machen dürfen und diese Ideen in den Wettbewerb, weil das Bauhaus hat ja nichts weiter gemacht, als die Ideen in den Wettbewerb einfließen zu lassen, der zwischen Ideen besteht. Und weil das neu war und weil das viele Leute interessant fanden, ist das Bauhaus zu einer Marke geworden und das Design so zeitlos und so ewig. Ja. Aber ich finde das auch nicht schlecht, aber es kann auch durchaus andere Sachen noch geben. Aber eine andere Architektur, die schön ist. Ja, aber muss das, ist das überhaupt eine Sache, die EU zu beschäftigen? Also ist. Ja, gute Frage. Weiß ich nicht. Ich finde staatliche Eingriffe in Kultur zutiefst verdächtig. Ja, die können immer nur ihre staatlichen oder städtischen Gebäude dann planen, ne? Oder. Ja, ihre Einrichtung. Du kannst natürlich auch Gesetze machen, wie dein Haus gedämmt oder welche Systeme es haben muss oder was auch immer, kannst du natürlich machen. Ja, wir haben nur eine kleine hübsche Grafik, die ich ganz interessant fand, die ich mal teilen wollte. Vor dem Hintergrund der ganzen Lockdown-Kultur verbringen ja die Leute auch noch mehr Zeit online, und da hat sich hier eine Big Data-Firma mal als Werbekonzept nochmal Statistiken angeguckt, was quasi jede Minute im Jahr 2020 im Internet passiert. Und da haben wir Beispiele wie WhatsApp-Users versenden 41.666.667 Messages pro Minute. Das ist eine bemerkenswerte Zahl. Das zeigt, wie verbreitet WhatsApp ist. Allerdings werden da ja auch mehrmals pro Minute Nachrichten hergeschickt teilweise. Facebook-User, 150 Messages werden shared in einer Minute. Also da sieht man beispielsweise einen Trend hin zu Messenger-Apps und weg von den großen Plattformen, die so offen sind. Und ja, einfach nur ein paar interessante Zahlen, um sich das mal anzukuppeln. Ja. Twitter gains 319 new users per minute. Ist das mit denen, die gesperrt worden sind, schon? Ja, letzte Woche mal nicht berücksichtigt. Die haben ja auch, naja. Ja, okay, kommen wir wieder zu den Finanzthemen. So, ich habe ja schon viel drüber gesprochen, wegen was mit Inflation und Deflation. Und es ist einfach ein Thema derzeit. Und hier ist einfach nochmal ein Kommentarartikel vom DIW, Deutsche Institut für Wirtschaft in Berlin, wo nochmal kurz beschrieben wird, was ist Deflation überhaupt, warum ist das relevant und warum sind wir gerade in einer Situation, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern weltweit deflationäre Tendenzen haben und die Notenbanken halt nach Möglichkeiten suchen, damit umzugehen. Um es kurz zu machen, in der Deflation werden Kredite immer teurer für dich und dein Lohn sinkt. So, da sollte jeder verstehen, wo das Problem dabei liegt. Ja, momentan wollen die Leute das Geld zusammenhalten, sagen wir mal so. Ja, und da. Warum es gerade diese Probleme gibt, ist ja an sich klar, weil wir einen Konsumrückgang haben. Dann haben wir gleichzeitig einen Rückgang der Geldumlaufgeschwindigkeit bei gleichzeitig sehr starken Regierungsprogrammen, die also wenn die Regierung Geld in die Bevölkerung drückt, gibt es da ja auch einen gewissen Verdrängungseffekt von anderen Geldern, die dann nicht ausgegeben werden. Da gibt es ja auch einen Verdrängungseffekt, weil nicht jeder auf diese Zahlung angewiesen ist. Ja, und das erhöht wieder die Sparquote. Und in dem System, in dem wir sind, mit Bargeld, hat die Zentralbank eben eine Möglichkeit der Inflationssteuerung, aber nicht der Deflationssteuerung. Das heißt, Inflation kann erzeugt werden, Deflation eher weniger. Und die Zentralbanken machen ja derzeit weltweit so ziemlich alles, was geht, um die Inflation zu pushen. Ja, die amerikanische Zentralbank hat sich ja von ihrem festen Inflationsziel entfernt, das wir ja derzeit noch haben. Wir haben ja ein festes Inflationsziel von 2%. Allerdings haben wir derzeit eine reale ja von 1,2, glaube ich, Prozent. Und es geht halt immer weiter runter. Ja, wir haben jetzt einen Monatswert, das darf man nicht überbewerten, gehabt, aber von 0,2, von minus 0,2% zum Vorjahr und von minus 0,3% zum Vorjahr im Folgemonat gehabt. Und ja, das einfach nur nochmal, Deflation steht vor der Tür und die Zentralbanken wissen nicht mehr so ganz genau, was sie machen sollen. Ja, und das ist, wenn es zur Deflation kommt, dann muss man so schnell wie möglich aus der Deflation raus. Und das hat bis jetzt nicht ohne ohne Hyperinflation funktioniert oder ohne eine Änderung des Geldsystems. Ja, also Goldstandard. Ja, genau. Also den Goldstandard haben wir ja dadurch verloren. Durch die Deflation im Jahr 1923 haben wir den weltweiten Goldstandard verloren. Also erst wurde er aufgeweicht und dann war es 68, wurde er ja komplett abgeschafft. Ja, und Sie haben aber doch schon ein bisschen die Märkte, also Sie haben doch schon Geld gedruckt, so wie ich das verstanden habe, weil die Aktienkurse sind ja eigentlich gestiegen, ne? Ja, aber das ist der Punkt. Die Konsumpreise und die generellen Marktpreise sind aber nicht gestiegen. Natürlich, wenn die Aktienkurse steigen, steigen die Unternehmenswerte. Und das ist natürlich eine Art und Weise, wie die Zentralbank halt die Inflation ankurbeln kann. Aber die machen das ja schon die ganze Zeit. Die machen ja die Offenmarktprogramme auch, ja, dass die Unternehmensanleihen auf dem Sekundärmarkt aufkaufen, was ja auch die Inflation weiter pusht. Also die machen da alles, was sie machen. Ja, dann würde ich sagen, wenn die Banken oder die EZB macht da Inflation und der Bürger macht Deflation, dann haben wir Stagflation, oder wie ist das? Nein, das ist nochmal was ganz anderes. Da haben wir uns schon längst von entfernt. Wir sind jetzt wirklich in einem deflationären Trend. Nicht Disflation, nicht Stagflation, Deflation. Wir sind auf dem Weg zur Deflation. Das ist ganz böse. Ja, wobei halt auch das auch nur ein Widerspiegeln der Realität ist. Du kannst ja nicht Shutdowns machen und dann erwarten, dass die Wirtschaft nicht abstottert. Ja, also. Ja, und der Punkt ist der, diese Shutdowns, die haben diesen Trend nicht ausgelöst, die verstärken den nur noch. Ja, ja. Ja, und was ist die Antwort von den Zentralbanken? Das ist die zentralbankgedeckte Digitalwährung. Ja, habe ich ja jetzt schon mehrmals von gesprochen. Ich werde gerade auch ein bisschen von diesem Thema wirklich überrollt, weil da einfach so viel passiert, dass ich mir das nicht vorgestellt hätte. Ich hatte ja, wo ich das Thema ursprünglich mal aufs Trapez gebracht habe, habe ich gesagt, die haben einen Zeithorizont, dass sie in 6 Jahren anfangen wollen, die ersten Tests zu machen. Und seit dem 9. Oktober ist dieser Zeitraum auf 2 Jahre geschrumpft. Beziehungsweise Japan hat gesagt, wir machen es nächstes Jahr schon. Amerika hat gesagt, wir machen es spätestens in 2 Jahren. Und Europa hat halt gesagt, wir müssen da mithalten. Ja, weil der Punkt ist der, wenn man ein CBDC-System hat, ja, das bedeutet ja im Endeffekt, dass du ein Konto bei der Zentralbank direkt hast und die Zentralbank halt die Geldmengensteuerung so direkt durchführen kann. Und da es kein Bargeldelement mehr gibt, kann die Zentralbank dann auch Deflation bekämpfen. Das, was sie jetzt nicht kann. Ja? Weil jetzt Worst-Case-Szenario, die Leute sparen, geben ihr Geld nicht aus, die Geldumlaufgeschwindigkeit geht immer weiter runter und egal, was die Zentralbank macht, sie kriegt nicht genug Inflation hin. Das ist ja das Problem, was wir gerade haben. Und bei diesen Zentralbankkonten ist es ja so, dass man da sagen kann, okay, wir setzen einen Wechselkurs mit dem normalen Geld, was noch bei euch auf der Bank liegt, fest. Ja, und was weiß ich, wenn ihr die Steuern bezahlt, dann müsst ihr 10% weniger Steuern zahlen oder ihr habt andere Anreize, quasi dieses Geld zu benutzen statt das andere Geld. Und der Zwischenzeit wird quasi diese Sparmenge langsam abgeschmolzen durch eine Veränderung im Wechselkurs, was die Zentralbank wieder machen kann. Okay, das ist viel zu kompliziert, deswegen, ich werde davon auch jetzt überrollt, was jetzt in diesem, es hat im Endeffekt ein Policy-Treffen gegeben, was jetzt immer weiter laufen wird zwischen den 7 großen Zentralbanken, also Japan, Europa, Amerika, Kanada, China ist nicht dabei, die Schweizer, die die Bank of England natürlich, halt die großen Zentralbanken, die großen westlichen Zentralbanken haben sich zusammengesetzt und haben jetzt quasi gesagt, okay, wir brauchen einheitliche Regelungen, weil sobald einer von uns die CBDCs einführt, könnte es sein, dass es eine Währungsverdrängung gibt. Ja, also wenn beispielsweise die Amerikaner jetzt ihre CBDC-Währung einführen, dass dann halt auch in Europa, weil es halt so einfach ist, nur noch mit amerikanischer Währung gezahlt wird und die europäische Währung immer verdrängt wird. Jetzt nur ein Beispiel. Und deswegen braucht man da jetzt einheitliche Regeln. Ja, beispielsweise hat man festgelegt, dass man keine synthetischen CBDCs machen will. Das würde bedeuten, dass nicht der Bürger direkt das Konto bei der Zentralbank hat, sondern dass noch eine Bank oder ein anderes Unternehmen zwischengeschaltet wird. Und das würde auch bedeuten, dass quasi Unternehmen ihre eigenen Währungen machen könnten. Ja, da könnte beispielsweise Siemens ankommen und sagen, hier, wir haben mit so vielen Wirtschaftspartnern Kontakt, können wir nicht selber bei der Zentralbank unsere eigene Währung machen und dann bezahlen wir unsere Angestellten unsere Währung und die Währung kann ja bei der Zentralbank gegen jegliche andere Währung getauscht werden. Ja? Also die sind in ihren Überlegungen schon so weit, da bin ich wirklich schockiert und ich bin da wirklich überrollt von. Ja? Und hier ist nochmal ein von der Bank des internationalen Zahlungsverkehrs ein 26-seitiges Paper, wo auf einige von diesen Punkten eingegangen wird, beziehungsweise es ist ein Bericht von dieser Kommission, die da eingerichtet wurde, von diesen Banken, und was halt die Leitlinien für die internationalen Rahmenbedingungen für diese CBDC-Sachen sein sollen. Und ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich will jetzt hier nicht den Oliver Janich raushängen lassen, aber... Ja, es passt ja schon ganz gut, dass der Schulden... ist auch ein Thema gewesen, mit dem er sehr irgendwelche Finanzprodukte verkauft hätte. Und sage ich mal so, keine Anlagetipps oder sowas, aber ich kann verstehen, warum immer mehr Leute wieder als langfristige Anlagestrategie Gold ins Auge nehmen, weil... das ist von sowas nicht betroffen, aber alle anderen Finanzinstrumente, ja. Was ist denn so, wenn du jetzt beispielsweise in Euro irgendein 10-jähriges Papier oder irgendwelche anderen Anlagen getätigt hast und wenn dieses Papier dann reif ist, also du bekommst die Auszahlung, bekommst du das gar nicht mehr in Euro, sondern oder beziehungsweise wird dir gesagt, okay, du kannst jetzt, du würdest 100 bekommen, aber du bekommst nur 80 in Euro. Oder du nimmst 110 in der Zentralbankwährung, ja, und das sind halt wirklich Überlegungen, mit denen langfristige Investoren sich langsam mal auseinandersetzen müssen. Ja, und ich habe es ja schon mal gesagt, Deflationen haben krasse Konsequenzen und werden meistens nur bekämpft durch Wechsel in Geldsystemen. Und zwar grundlegende Wechsel an Geldsystemen, nicht nur Name der Währung, sondern wie funktioniert die Währung. Ja, ja. In the escalating conflict between Armenia and Azerbaijan over the disputed Caucasus enclave from Nagorno-Karabakh, bestimmt falsch ausgesprochen, most global powers have called for a negotiated ceasefire except Turkey. Und in dem Artikel geht es um die türkischen Ambitionen regional, dass eben Türkei gut verbreitet ist, also in Libyen, Syrien, Irak, Zypern, bei Griechenland, Katar und jetzt eben auch mit Armenien, Aserbaidschan. Also. Ja, man könnte Jemen noch dazu sehen, aber das ist ja gar nicht mehr auf der Karte drauf. Aber ja, gut, sehr gut. Ja. Ich habe sogar gelesen, 2 Länder, ein Volk als Stichwort. Also ist die wirklich so, okay. Sie müssten da jetzt zusammen aufräumen. Der Herr Özil hat ja auch die Woche seinen Senf dazu gegeben. Ich wollte noch mal ganz kurz zu der Finanzgeschichte sagen, dass ich heute auch gelesen habe, dass Herr Scholz so eine Art Treffen fährt, wo man dann das Steuersystem international neu besprecht. So kann ich das nächste Mal nochmal mitbringen, den Artikel. Ja, das ist auch ganz interessant, aber das ist tatsächlich, ja, ich meine, das ist ja nichts Neues, aber wie gesagt, die Frage, ob man halt in 10 Jahren halt vielleicht, also wie gesagt, ich bin von den Themen wirklich überrollt, weil da steckt einfach so viel Sprengstoff drin und es ist auch gut, dass es in dieser in dem Dokument da alles so drinsteht, ja, weil beispielsweise dieser Aspekt der Verdrängung von Geld in nationalen Territorien, das war zum Beispiel eine Sache, worüber ich noch nicht so ganz nachgedacht hätte, aber das ist ja schon... Ja, aber es ist aber auch so ein bisschen die einzige Methode, auf die man das dann durchgedrückt bekommt, wenn man das so ein bisschen überstülpt, weil groß diskutieren vorher dürfte nicht funktionieren. Ja, und so Sachen wie die internationale Besteuerung und sowas spielt dann natürlich auch eine sehr große Rolle, weil, was ist klar, diese Zentralbankwährung, das sind alles elektronisch basierte Distributed Triple Signed Ledgers, wo jede Transaktion nachvollzogen werden kann und das ist natürlich für die Besteuerung von Vorteil. Gerade im internationalen Zahlungsverkehr. Absolut. Ja. China conducts test of massive suicide drone swarm launch from a box on a truck. Wenn du etwas runterscrollst, sehen wir ein wunderbares Video. Ich fand es schön. Hoffentlich hat das Archiv das nicht verschluckt. Das verschluckt das doch immer. Ja. Ist auf jeden Fall so ein Truck und der kann halt einen Haufen Drohnen rausballern. Also hier, ja, genau, da ist das Video. War, glaube ich, ohne Ton, also nur Normalton. Also der kann halt an mehrere Dutzend Drohnen abfeuern und die fliegen dann aufs Ziel drauf, explodieren und ja. Drohnen werden halt immer mehr Teil von der Kriegsführung und der Truck sieht halt schickig aus, wenn er die Drohnen rausploppt. Also ja. Der Vorteil dieser Drohnen zu normalen Raketenwerfern ist, die sind besser gesteuert. Und du hast mehr Überblick. Also ich fand es auf jeden Fall. Wenn die Dinger nur geschossen werden, um auf Selbstmordmissionen irgendwo hinzufliegen, dann glaube ich, sind Raketen besser. Aber wenn du irgendwelche Surveillance machst, dann musst du ja nicht 48 auf einmal schießen. Also, okay, ja. Sieht bestimmt cool aus. Ja, ich habe es mehr wegen der Ästhetik genommen, weniger wegen der direkten Militärtechnologie, weil wenn wir das auch noch in unser Repertoire aufnehmen, dann wird die Sendung noch länger. The Army is working on augmented reality goggles for military dogs. Habt ihr VR zu Hause? Ich habe keine VR zu Hause, nur so ein Ding, wo man das Handy reinklappen kann. Und auf jeden Fall wollen sie hier für Hunde wollen sie halt eine Brille machen, damit die halt VR-Dogs im Kampfgebiet und ich keine Ahnung, Alter, VR-Dog, Alter. Spitze. Sieht super aus. Ja. Das war's auch schon. Ja, aber reicht, glaube ich, schwarz-weiß, ne, bei Hunden? Ja, also ein bisschen Farbe haben sie, aber eher schwarz-weiß. Also. Erinnert euch doch an diese Google Glasses. Ja, ich erinnere mich, aber dieses Ball holen ist dann auf jeden Fall in Zukunft dann ein Killerspiel. Auf jeden Fall. Ja, dann werden die Hunde automatisch. Ah, nee, das ist ja nur für die Armee jetzt gedacht. Ich habe jetzt an Haustiere gedacht. Hello. Wenn du so einen kleinen Hund bekommst, setzt ihn eine Brille auf und dann ist er direkt stubenrein. Beyond the War on Terror, Into the Fifth Generation of War and Conflict. Das ist ein wunderbarer Artikel, der leider hinter einer Paywall ist, aber SCI-Hub, den gibt es ja nicht. Da kann man den auf jeden Fall nachlesen. Er ist schon etwas älter, von 2008, deswegen ist einfach ein Konzept, was schon eine Weile in der Luft rumspringt, weil wir es ja neulich auch von Fourth Generational Conflict hatten und Fifth Generation ist sozusagen das Weiterdenken der militärischen Kriegsführung und ich fand den Artikel einfach wunderbar, ich wollte ihn euch nicht vorenthalten. Wenn ihr mal Zeit habt, euch den anzugucken, das wäre echt super, weil das ist halt sozusagen ein Ausblick, wie militärische Kriegsführung im 21. Jahrhundert halt geführt wird, weil man durch nukleare Abschreckung weniger direkt miteinander vernudelt ist und mehr Proxykriege hat und wie man eben Proxykriege mit auch beeinflussen kann. Aber es geht nicht nur um Insurgencies, also Aufständisches, sondern auch eben, dass du sagen wir, ein Geheimdienstmitarbeiter in eine große Firma einschleichst, die dann Betrug begehen und du ein Unternehmen schädigen kannst und dass das eben auch Teil von sozusagen Kriegsführung im 21. Jahrhundert ist. Also es war alles auch ein bisschen Aluhutmäßig, weil halt die Grenzen verschwimmen, war aber sehr interessant. Also ja. Birth rate map shows how the net reproduction rate falls below the replacement level. Global population is likely to peak around 2070 before humanity is starting to shrink. Overpopulation not an issue. Resource management still crucial though. Overpopulation not an issue. Diese Woche war Welthungertag und hat uns für die Ohren geheult, wie viele Menschen jetzt durch die Corona-Krise mehr hungern müssen. Das waren 130 Millionen, glaube ich, im Jahr. Keiner hat darüber gesprochen, dass 80 Millionen im Jahr nachwachsen. Ich habe dazu auch zu dem Thema The Human Tide, How Population Shaped the Modern World und Empathy Planet, The Shock of Global Population Decline gelesen. Und was mir zu dem Thema immer wieder auffällt, ist, also ich habe da schon wirklich stundenlang an Google mit verbracht und bin einfach zu blöd, was zu finden. Aber ich finde nur selten irgendwo eine Anekdote, wie man denn die Gesellschaft ändern könnte, dass sozusagen Policies, die dazu führen, dass die Geburtenrate eben wieder ins Replacement Level kommen. Ich finde da einfach nichts. Also, wenn mir da jemand was hat, bitte gib mir einen Tipp. Ich würde da einfach nur gern mal wissen, was es für Policies es gibt, was das kosten würde, etc. Weil ich habe auch neulich gehört, in Polen und in Ungarn bemühen sie sich, aber die Bemühungen fruchten nicht so ganz. Und ich finde es einfach interessant, dass das Problem sozusagen nie richtig besprochen wird. Also, oder dass man keine Lösung hat. Also, ja, finde ich auch schwierig. Ich meine, was willst du da machen? Keine Ahnung, dass wenn du drei Kinder hast, dass du weniger Lohnsteuer zahlst, wenn du wieder in den Job gehst oder so. So irgendwie. Ich glaube, das wird aber alles auch nichts ändern. Dann hast du dann irgendwelche Leute, die dann 10 Kinder haben, keine Ahnung, und irgendwelche anderen Leute, ja, die alle mitbezahlen müssen. Herzlichen Glückwunsch. Habt ihr den Anfang von Idiocracy gesehen? Ja, Akademikerinnenwurfquote oder so, keine Ahnung. Aber ich finde es einfach nur interessant, dass ich da wirklich nichts finde zu dem Thema. Also einfach, ja, weil nur das so einfach zu heftiger Einmischung ist in das Privatleben der Leute, würde ich mal sagen. Ja, aber 2070 wird es zu einem Problem werden. Wieso? Also. Dann ist halt rückgängig die Zahl der Leute, die auf dem Planeten wohnen. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich schon. ich sehe es als Problem, aber du musst es nicht als Problem nicht sehen. Wenn wir in der Lage sind, irgendwie allen ein menschenwürdiges Leben auf dem Planeten zu ermöglichen, sollten wir dann überhaupt eine Steigerung der Bevölkerung in Angriff nehmen? Da heißt es immer, wir sind eine Echokammer und jetzt haben wir schon drei verschiedene Ansichten zu dem Ding. Da habt ihr es. The 2010 Structured Demographic Forecast for the 2010-2020 Decade, a Retrospective Assessment. Das ist der Peter Turchin, der hat sozusagen die Idee von der Elite Overproduction und Intra-Elite Competition geliefert. Und er hat halt vor vielen, vielen Jahren vorhergesagt, dass halt mehr Unruhen vorkommen, und das tut er mit Clear Dynamics erforschen, also das ist so ein quantitativer, so eine quantitative Versuchung, wo man sehr viele Daten mit einbezieht und sich die Geschichte anguckt und versucht sozusagen Muster zu erkennen und ein bisschen so eine Glaskugel rausholen. Und Glaskugelforscher gibt es ja häufige, auch spieltheoretische, aber der Peter Turchin, der hatte halt das Glück, dass viele von seinen Vorhersagen eingetreten sind. Was natürlich kein Garant dafür ist, dass er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Kann auch sein, dass er nur Glück hatte. Aber auf jeden Fall ist es ein interessanter Artikel, der halt ins Horn stößt. Also ja, da habt ihr es. Waldsterben. Hilfe. Nein. Genau, Waldsterben. Dieses Mal ist es Waldsterben, weil die Wälder zu trocken sind. Am schönsten fand ich diesen einen Satz hier. Wo ist er? In Ostdeutschland ist die durchschnittliche Regenmenge ohnehin geringer als im Westen. Da habt ihr das Ost-West-Gefälle beim Regen. Selbst das wird Gott. Ist der Osten ein bisschen kleiner oder so, kann das sein? Endlich zusammen. Lass es regnen auf Ostdeutschland. Ja, ansonsten. Die schwersten Waldschäden seit 200 Jahren. Ja, 200 Jahre. Was war vor 200 Jahren? Das sind Sie der Meinung, auf jeden Fall, ja. Also wegen dem Borkenkäfer. Und der wird angeblich, weil es nicht so viel regnet, gibt es nicht so viel Harz vom Baum. Und weil es nicht so viel Harz gibt vom Baum, hat der Borkenkäfer leichtes Spiel und macht Waldschaden. Ja. Da kommt dann eins zum anderen, wenn man sagt. Ja, da habt ihr ist ja es. so. Ostdeutschland, es regnet nicht genug. Wir könnten doch einfach so Flughäfen in die Brutgebiete der Borkenkäfer bauen und irgendwas, was krach macht. So, damit weniger von denen schlüpfen. Meinst du, das tut dann dem Wald besser, ja? Vielleicht müssen wir Ja, was einfach man vielleicht nur. noch sagen sollte, ist, es gibt ja das Problem mit dem Schwefeldioxid. Ja, und das ist ein echtes Problem, was die Bäume krank macht und anfällig macht für solche Käfer und solche Sachen. Das ist richtig. Und der Weltraumbummler sagt richtig im Chat: Monokulturen, Borkenkäfer. Genau, Monokulturen sind dann das zweite Problem, aber das hängt ganz, ganz eng damit zusammen, dass wir den Waldbestand in Deutschland ja extrem aufgeforstet haben. Wir haben nicht nur die schwersten Waldschäden seit 200 Jahren, ich beziehe mich jetzt nochmal darauf, sondern wir haben auch den weitaus größten Waldbestand seit 200 Jahren. Ja, wir haben einfach viel mehr Bäume und deswegen haben wir auch viel mehr kranke Bäume. Gut, da steht ja alles Muss nicht man nicht drin. auch sagen. Hier von der Tagesschau steht drin, dass der Wald zu trocken ist und deswegen freut sich der Käfer. Das ist einer der Gründe, aber Steht da sind nicht drin, dass die viele. Leute in den Wald gehen sollen? Ja, sollen sie und den gießen. Malen Hoffentlich sie mal das irgendwo immer einen auf den Baum Bund hängen oder so. Naturschutz. Der Wald ist nicht tot, aber er leidet. Es sei denn, ihr geht in ihn. Gießt in den Wald. Aber wenn ich den Wald als meine Erweiterung praktisch, als ästhetischen Dann. Lebensraum ist, wenn ich dann in den Wald gehe, ist das nicht eine Penetration und hat er mir Konsent gegeben? Also, du sollst ja nicht in Ja. den Wald gehen, um zu sterben, sondern um zu leben. Es Aber gibt wenn ich im schon. Wald sterbe, dann spende ich ihm neues Leben. Dann will ich Ja, sie das ist bleiben. richtig. Also, das ist ein moralisches Dilemma. Müssen Ja. wir uns jetzt für den Wald opfern? Fördert, was dem in den Wald gehen dient. Ja, und harzt auf den Käfer. Genau. Was? Genau, geht ab in den Wald zum Harzen. Ja? Okay. Woche. Outline da draußen. Der Opa ist Lasst nicht euch da. nicht gendern. Hass Adiga Ibo Bae. Was? Ja. Wo?